Das Musikprogramm vom 12. September 2000 aus Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf 1887 von Edward Bellamy, Deutsch von Georg von Giesecke, 1890. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Edward Bellamy. Das Musikprogramm vom 12. September 2000. Als wir zu Hause ankamen, war Dr. Leed noch nicht zurückgekehrt und Frau Leed war nicht zu sehen. »Lieben Sie Musik, Herr West?« fragte Edith. Ich versicherte ihr, dass sie nach meiner Meinung das halbe Leben sei. »Ich sollte wegen meiner Frage um Entschuldigung bitten«, sagte sie. »Es ist nicht eine Frage, wie wir sie heutzutage aneinander richten, aber ich habe gelesen, dass es zu ihrer Zeit, selbst in der gebildeten Klasse, Leute gab, die sich aus der Musik nichts machten.« »Als Entschuldigung hierfür müssen Sie bedenken«, sagte ich, »dass wir einige ziemlich abgeschmackte Arten von Musik hatten.« »Ja«, sagte sie, »ich weiß es. Ich fürchte, Sie hätten mir auch nicht gefallen. Würden Sie jetzt etwas von unserer hören wollen, Herr West?« »Nichts würde mir eine so große Freude machen, als Ihnen zu lauschen«, sagte ich. »Mir«, rief sie lachend aus, »glaubten Sie, ich wollte Ihnen etwas vorspielen oder vorsingen?« »Ich hoffte es, gewiß«, erwiderte ich. Da sie sah, dass ich etwas beschämt war, unterdrückte sie ihre Heiterkeit und klärte mich auf. »Natürlich, wir singen heutzutage alle, da das zur Ausbildung der Stimmen gehört, und einige lernen zu ihrem eigenen Vergnügen ein Instrument spielen, aber die berufsmäßig ausgeübte Musik ist so viel herrlicher und vollkommener als irgendeine unserer Leistungen. Und sie ist so leicht zu haben, wenn wir sie zu hören wünschen, dass wir nicht daran denken, unser Singen oder Spielen überhaupt Musik zu nennen. Alle die wirklich guten Sänger und Spieler stehen im Musikstaatsdienste, und wir übrigen verhalten uns meistens still. Aber würden Sie wirklich etwas Musik hören wollen? Ich versicherte ihr noch einmal, dass dies mein Wunsch sei. »So kommen Sie denn in das Musikzimmer«, sagte sie, und ich folgte ihr in einen Raum, welcher ganz in Holz ausgelegt war, ohne Tapeten, auch der Boden von poliertem Holze. Ich hatte mich auf ganz neue Arten von Instrumenten gefasst gemacht, aber ich sah nichts in dem Zimmer, was man, selbst mit der größten Anstrengung der Einbildungskraft, dafür hätte halten können.« Es war augenscheinlich, dass mein verdutztes Aussehen Edith höchlichst amüsierte. »Bitte sehen Sie sich das heutige Programm an«, sagte sie, indem sie mir eine Karte reichte, »und sagen Sie mir, was Sie vorziehen würden. Es ist jetzt 5 Uhr, müssen Sie wissen.« Die Karte trug das Datum »den 12. September 2000« und enthielt das größte Konzertprogramm, das ich je gesehen hatte. Es war so mannigfaltig, wie es lang war, und enthielt eine außerordentliche Anzahl von Solos, Duetts und Quartetts für Vokal- und Instrumentalmusik und viele Orchesterkompositionen. Die erstaunliche Liste setzte mich in Verwirrung, bis Ediths rosige Fingerspitze auf eine besondere Abteilung derselben hinwies, die den Vermerk hatte 5 Uhr nachmittags. Nun bemerkte ich, dass dieses gewaltige Programm sich auf den ganzen Tag bezog und in 24 Abteilungen zerfiel, die den Stunden entsprachen. In der Abteilung 5 Uhr nachmittags waren nur wenige Stücke, und ich zeigte auf eine Orgelkomposition, die ich zu wählen wünschte. »Es freut mich, dass Sie die Orgel lieben«, sagte sie. »Ich glaube, es gibt kaum eine andere Musik, die meiner Stimmung öfter zusagt.« Sie ließ mich Platz nehmen, durchschritt das Zimmer und berührte nur, soviel ich sehen konnte, eine oder zwei Schrauben, und sofort ward das Zimmer durch die erhabenen Töne eines Orgelchors erfüllt. Erfüllt, nicht durchbraust, denn in irgendeiner Weise war die Stärke des Klanges genau der Größe des Raumes angepasst worden. Ich lauschte, kaum atmend, bis zum Ende. solche Musik mit solcher Vollkommenheit vorgetragen, hatte ich nie zu hören erwartet. »Herrlich«, rief ich aus, als die letzte große Schallwelle langsam verklungen war. »Ein Bach muß diese Orgel gespielt haben. Aber wo ist die Orgel?« »Bitte warten Sie noch einen Augenblick«, sagte Edith. »Ich möchte Sie gern noch diesen Walzer hören lassen, bevor Sie irgendwelche Fragen stellen. Ich halte ihn für ganz reizend.« Und wie sie das sagte, erfüllten Violinentöne das Zimmer mit dem Zauber einer Sommernacht. Als auch der Walzer geendet hatte, sagte sie, »Bei der Musik ist nicht das mindeste Geheimnisvolle, wie Sie anzunehmen scheinen. Sie stammt nicht von Feen und Elfen, sondern von guten, ehrlichen und außerordentlich geschickten Menschenhänden. Wir haben einfach den Gedanken der Arbeitsersparnis durch Zusammenwirken, wie auf alles andere, so auch auf die Musik übertragen. Es gibt in der Stadt eine Anzahl von Musiksälen, deren Akustik den verschiedenen Arten von Musik vollkommen angepasst ist. Diese Säle sind durch Telefon mit allen Häusern der Stadt verbunden, deren Bewohner den geringen Beitrag zahlen wollen, und man kann sicher sein, dass es keinen gibt, der das nicht tut. Das Musikkorps, welches zu jedem Saale gehört, ist so zahlreich, dass das Tagesprogramm, obwohl jeder einzelne Musiker und jede Gruppe derselben nur einen kleinen Teil auszuführen hat, doch die vollen 24 Stunden ausfüllt. Auf der heutigen Karte werden Sie, wenn Sie sich dieselbe genauer ansehen, je ein Programm von 4 solchen Konzerten bemerken, deren jedes eine besondere Musikgattung vertritt und zu gleicher Zeit mit den anderen stattfindet. Und jedes der 4 Stücke, welche jetzt gespielt werden, können Sie hören, wenn Sie bloß auf den Knopf drücken, dessen Draht Ihr Haus mit dem Saale, in welchem es gespielt wird, in Verbindung setzt. Die Programme sind so zusammengestellt, dass die Stücke, welche in den verschiedenen Sälen gleichzeitig gespielt werden, gewöhnlich eine Auswahl verstatten, nicht nur zwischen Instrumental- und Vokalmusik und den verschiedenen Arten von Instrumenten, sondern auch zwischen den einzelnen Motiven, von den ernsten bis zu den heiteren, so dass jeder Geschmack und jede Stimmung befriedigt werden kann. »Es scheint mir, Fräulein Lied«, sagte ich, »dass, wenn wir eine Einrichtung hätten ersinnen können, jedem bei sich zu Hause Musik zu verschaffen, vollkommen in ihrer Art, unbeschränkt in ihrer Dauer, jeder Stimmung angemessen und nach Wunsch beginnend und aufhörend, wir die Grenze menschlicher Glückseligkeit schon erreicht geglaubt und aufgehört hätten, nach weiteren Verbesserungen zu streben.« Ich konnte mir wirklich nie recht vorstellen, wie diejenigen unter Ihnen, denen die Musik überhaupt ein Bedürfnis war, das altmodische System es zu befriedigen ertragen konnten, erwiderte Edith. Eine wirklich hörenswerte Musik muß, denke ich, den Massen völlig unzugänglich und den Meistbegünstigten nur gelegentlich erreichbar gewesen sein, mit großen Unbequemlichkeiten, erstaunlichen Kosten und dann jedes Mal nur während einer kurzen Zeit, welche von jemand anders willkürlich festgesetzt wurde und in Verbindung mit unerwünschten Umständen aller Art. Ihre Konzerte zum Beispiel und Ihre Opern. Wie schrecklich muß es gewesen sein, um eines oder zweier Musikstücke willen, die Ihnen gefielen, stundenlang dasitzen und Sachen anhören zu müssen, an denen Ihnen nichts gelegen war. Bei Tisch nun kann man die Gänge, an denen einem nichts gelegen ist, vorübergehen lassen. Wer würde jemals, wie hungrig er auch wäre, an einer Mahlzeit teilnehmen, wenn er gezwungen wäre, alles zu essen, was auf die Tafel kommt? Und ich bin sicher, des Menschen Gehör ist ganz so empfindlich wie sein Geschmack. Ich meine, es waren diese Schwierigkeiten, wirklich gute Musik zu erlangen, welche sie bei sich zu Hause so viel spielen und singen von Menschen ertragen ließen, die nur die Anfangsgründe der Kunst besaßen. »So ist es«, erwiderte ich, »für die meisten von uns gab es nur diese Art von Musik oder gar keine.« Ach ja, seufzte Edith, wenn man es recht bedenkt, ist es nicht so sonderbar, daß die Menschen in jenen Tagen so allgemein kein Interesse für die Musik hatten. Ich muß sagen, ich würde sie auch verabscheut haben. Habe ich Sie recht verstanden, fragte ich, daß dieses Musikprogramm sämtliche 24 Stunden ausfüllt? Nach dieser Karte scheint es allerdings so, aber wer wird denn, sagen wir, zwischen Mitternacht und morgen Musik hören wollen? Oh, viele, erwiderte Edith, wir nutzen alle Stunden aus, aber selbst wenn die Musik von Mitternacht bis morgen für niemand anders sorgte, so würde sie es doch für die Schlaflosen, die Kranken und die Sterbenden. Alle unsere Schlafzimmer sind am Kopfende des Bettes mit einer Telefoneinrichtung versehen, wodurch sich jeder, der schlaflos ist, nach Belieben Musik verschaffen kann, wie sie seiner Stimmung entspricht. Befindet sich eine solche Einrichtung auch in dem mir zugewiesenen Zimmer? Ja, gewiß, und wie gedankenlos, wie sehr gedankenlos von mir, dass es mir nicht einfiel, Ihnen gestern Abend davon Mitteilung zu machen. Mein Vater wird Ihnen aber die Einrichtung zeigen, ehe Sie heute zu Bett gehen, und ich bin ganz sicher, mit dem Schalltrichter an Ihrem Ohre werden Sie allen Arten von unheimlichen Gefühlen ein Schnippchen schlagen können, wenn Sie je wiederkommen und Sie beunruhigen sollten. Ende von Das Musikprogramm vom 12. September 2000 von Edward Bellamy. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beschluss aus Kritik der praktischen Vernunft von Immanuel Kant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Beschluss aus Kritik der praktischen Vernunft von Immanuel Kant. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt oder im Überschwänglichen außer meinem Gesichtskreise suchen und bloß vermuten. Ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Das Erste fängt von dem Platze an, den ich in der äußern Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabselig Große, mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, über dem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das Zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit an und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spürbar ist und mit welcher, dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten, ich mich nicht wie dort in bloß zufälliger, sondern allgemeiner und notwendiger Verknüpfung erkenne. Der erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit als eines tierischen Geschöpfs, das die Materie, daraus es ward, dem Planeten, einem bloßen Punkt im Weltall, wieder zurückgeben muß, nachdem es eine kurze Zeit, man weiß nicht wie, mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite erhebt dagegen meinen Wert als einer Intelligenz unendlich durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart. wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins durch dieses Gesetz, welches nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht, abnehmen läßt. Allein Bewunderung und Achtung können zwar zur Nachforschung reizen, aber den Mangel derselben nicht ersetzen. Was ist nun zu tun, um diese auf nutzbare und der Erhabenheit des Gegenstandes angemessene Art anzustellen? Beispiele mögen hiebei zur Warnung, aber auch zur Nachahmung dienen. Die Weltbetrachtung fing von dem herrlichsten Anblicke an, den menschliche Sinne nur immer vorlegen und unser Verstand in ihrem weiten Umfange zu verfolgen nur immer vertragen kann, und endigte mit der Sterndeutung. Die Moral fing mit der edelsten Eigenschaft in der menschlichen Natur an, deren Entwicklung und Kultur auf unendlichen Nutzen hinaussieht, und endigte mit der Schwärmerei oder dem Aberglauben. So geht es allen noch rohen Versuchen, in denen der vornehmste Teil des Geschäftes auf den Gebrauch der Vernunft ankommt, der nicht, so wie der Gebrauch der Füße, sich von selbst vermittels der öftern Ausübung findet, vornehmlich, wenn er Eigenschaften betrifft, die sich nicht so unmittelbar in der gemeinen Erfahrung darstellen lassen. Nachdem aber, wiewohl spät, die Maxime in Schwang gekommen war, alle Schritte vorher wohl zu überlegen, die die Vernunft zu tun hat, und sie nicht anders als im Geleise einer vorher wohl überdachten Methode ihren Gang machen zu lassen, so bekam die Beurteilung des Weltgebäudes eine ganz andere Richtung und mit dieser zugleich einen ohne Vergleichung glücklichern Ausgang. Der Fall eines Steins, die Bewegung einer Schleuder in ihre Elemente und dabei sich äußernde Kräfte aufgelöst und mathematisch bearbeitet, brachte zuletzt diejenige klare und für alle Zukunft unveränderliche Einsicht in den Weltbau hervor, die bei fortgehender Beobachtung hoffen kann, sich immer nur zu erweitern, niemals aber zurückgehen zu müssen fürchten darf. Diesen Weg nun in Behandlung der moralischen Anlagen unserer Natur gleichfalls einzuschlagen, kann uns jenes Beispiel anrätig sein und Hoffnung zu ähnlichem guten Erfolg geben. Wir haben doch die Beispiele der moralisch urteilenden Vernunft bei Hand. Diese nun in ihre Elementarbegriffe zu zergliedern, in Ermangelung der Mathematik aber ein der Chemie ähnliches Verfahren der Scheidung des Empirischen vom Rationalen, das sich in ihnen vorfinden möchte, in wiederholten Versuchen am gemeinen Menschenverstande vorzunehmen, kann uns beides rein und, was jedes für sich allein leisten könne, mit Gewissheit kennbar machen, und so teils der Verwirrung einer noch rohen, ungeübten Beurteilung, teils, welches weit nötiger ist, den Genieschwüngen vorbeugen, durch welche, wie es von Adepten des Steins der Weisen zu geschehen pflegt, ohne alle methodische Nachforschung und Kenntnis der Natur, geträumte Schätze versprochen und wahre verschleudert werden. Mit einem Worte, Wissenschaft, kritisch gesucht und methodisch eingeleitet, ist die enge Pforte, die zur Weisheitslehre führt, wenn unter dieser nicht bloß verstanden wird, was man tun, sondern was Lehrern zur Richtschnur dienen soll, um den Weg zur Weisheit, den jedermann gehen soll, gut und kenntlich zu bahnen und andere vor Irrwegen zu sichern. Eine Wissenschaft, deren Aufbewahrerin jederzeit die Philosophie bleiben muss, an deren subtiler Untersuchung das Publikum keinen Anteil, wohl aber an den Lehren zu nehmen hat, die ihm nach einer solchen Bearbeitung allererst recht hell einleuchten können. Ende von Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir von Immanuel Kant. Tatsachen, welche für die Abstammung des Menschen von einer niederen Form zeugen. Aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl, Deutsch von Victor Carus, 1875, von Charles Darwin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Charles Darwin. Tatsachen, welche für die Abstammung des Menschen von einer niederen Form zeugen. Die körperliche Bildung des Menschen. Es ist notorisch, dass der Mensch nach demselben allgemeinen Typus oder Modell wie die anderen Säugetiere gebildet ist. Alle Knochen seines Skeletts können mit entsprechenden Knochen eines Affen oder einer Fledermaus oder Robbe verglichen werden. Dasselbe gilt für seine Muskeln, Nerven, Blutgefäße und Eingeweide. Das Gehirn, dieses bedeutungsvollste aller Organe, folgt denselben Bildungsgesetzen, wie Huxley und andere Anatomen gezeigt haben. Bischoff, welcher zu den Reihen der Gegner gehört, gibt zu, dass jede wesentliche Spalte und Falte in dem Gehirn des Menschen ihr Analogon in dem Gehirn des Orang findet. Er fügt aber hinzu, dass auf keiner Entwicklungsperiode die Gehirne beider vollständig untereinander übereinstimmen. Eine völlige Übereinstimmung konnte man auch nicht erwarten, denn sonst würden ihre geistigen Fähigkeiten dieselben gewesen sein. Vulpian bemerkt: Les différences réelles qui existent entre l'encéphale de l'homme et celui des singes supérieurs sont bien minimes. Il ne faut pas se faire d'illusions à cet égard. L'homme est bien plus près des singes anthropomorphes par les caractères anatomiques de son cerveau que ceux-ci ne le sont, non seulement des autres mammifères, mais même de certains quadrumanes, des guenons et des macaques. Es wäre aber überflüssig, hier noch weitere Einzelheiten in Betreff der Übereinstimmung zwischen dem Menschen und den höheren Säugetieren in der Bildung des Gehirns und aller anderen Teile des Körpers anzuführen. Es dürfte indessen der Mühe wert sein, einige wenige Punkte, welche nicht direkt oder augenfällig in Verbindung mit dem Körperbau stehen, speziell anzuführen, aus denen diese Übereinstimmung oder Verwandtschaft deutlich hervorgeht. Der Mensch ist fähig, von den anderen Tieren gewisse Krankheiten aufzunehmen oder sie ihnen mitzuteilen, wie Wasserscheu, Pocken, Rotz, Syphilis, Cholera, Flechten und so weiter. Und diese Tatsache beweist die große Ähnlichkeit ihrer Gewebe und ihres Blutes, sowohl in ihrem feineren Bau als in ihrer Zusammensetzung, und zwar viel deutlicher, als es durch deren Vergleichung unter dem besten Mikroskop oder mit Hilfe der sorgfältigsten chemischen Analyse nachgewiesen werden kann. Fußnote: Einer meiner Kritiker hat das, was ich hier gesagt habe, in sehr starker und verächtlicher Weise kritisiert. Da ich aber nicht den Ausdruck Identität brauche, sehe ich nicht ein, dass ich hier einen großen Irrtum begangen hätte. Zwischen der Tatsache, dass dieselbe oder eine sehr ähnliche Infektion oder Ansteckung bei zwei verschiedenen Tieren dieselbe Wirkung hervorruft, und der Prüfung zweier verschiedener Flüssigkeiten mit demselben chemischen Reagenz scheint mir eine sehr starke Analogie zu bestehen. Ende Fußnote. Die Affen sind vielen von denselben nicht kontagiösen Krankheiten ausgesetzt wie wir. So fand Ränger, welcher eine Zeitlang den Cebus Azarae in seinem Vaterlande sorgfältig beobachtete, daß er Katarrh bekam, mit den gewöhnlichen Symptomen, welcher auch bei häufigen Rückfällen zu Schwindsucht führte. Diese Affen litten an Schlagfluß, Entzündung der Eingeweide und grauem Star am Auge. Die Jüngeren starben oft am Fieber während der Periode, in der sie ihre Milchzähne verloren. Arzneien haben dieselbe Wirkung auf sie wie auf uns. Viele Arten von Affen haben eine starke Vorliebe für Tee, Kaffee und spirituose Getränke. Sie können auch, wie ich selbst gesehen habe, mit Vergnügen Tabak rauchen. Fußnote: Dieselben Geschmackseigentümlichkeiten kommen manchen noch niedrigeren Tieren zu. Mr. A. Nichols hat, wie er mir mitteilt, in Queensland in Australien drei Individuen von Fasco Larctus cinereus gehalten. Ohne dass es ihnen irgendwie gelehrt worden wäre, entwickelte sich bei ihnen ein starker Geschmack für Rum und für Tabakrauchen. Ende Fußnote. Brehm behauptet, dass die Eingeborenen von Nordafrika die wilden Paviane dadurch fangen, dass sie Gefäße mit einem starken geistigen Getränke hinstellen, in welchem sich die Affen betrinken. Er hat mehrere dieser Tiere, die er in Gefangenschaft hielt, in diesem Zustande gesehen und gibt einen höchst komischen Bericht ihres Benehmens und ihrer wunderbaren Grimassen. Am folgenden Morgen waren sie sehr verstimmt und übel aufgelegt. Sie hielten ihren schmerzenden Kopf mit beiden Händen und boten einen äußerst erbarmungswürdigen Anblick dar. Wurde ihnen Bier oder Wein angeboten, so wandten sie sich mit Widerwillen ab, labten sich dagegen an Zitronensaft. Ein amerikanischer Affe, ein Ateles, wollte, nachdem er einmal von Branntwein trunken geworden war, nie mehr solchen anrühren. Er war daher weiser als viele Menschen. Diese unbedeutenden Tatsachen beweisen, wie ähnlich die Geschmacksnerven bei den Affen und den Menschen sein müssen und in wie ähnlicher Weise ihr ganzes Nervensystem affiziert wird. Der Mensch wird von inneren Parasiten geplagt, welche zuweilen tödliche Wirkungen hervorbringen, in gleicher Weise auch von äußeren. Alle diese Schmarotzer gehören zu denselben Gattungen oder Familien wie die, welche andere Säugetiere bewohnen, und was die Krätzmilbe betrifft, zu derselben Spezies. Der Mensch ist in gleicher Weise wie andere Säugetiere, Vögel und selbst Insekten jenem geheimnisvollen Gesetz unterworfen, welches gewisse normale Vorgänge wie die Trächtigkeit ebenso wie die Reife und die Dauer gewisser Krankheiten den Mondperioden zu folgen veranlasst. Seine Wunden werden durch denselben Heilungsprozess wiederhergestellt, und die nach der Amputation seiner Gliedmaßen gelassenen Stümpfe besitzen gelegentlich, besonders während der früheren embryonalen Periode, eine gewisse Fähigkeit der Regeneration wie bei den niedersten Tieren. Der ganze Hergang jener bedeutungsvollsten Verrichtung, der Fortpflanzung der Art, ist bei den Säugetieren in auffallender Weise derselbe, von dem ersten Akte der Werbung des Männchens an bis zu der Geburt und der Ernährung der Jungen. Fußnote: Mares ediversis generibus quadrumanorum sine dubio dignoscunt feminas humanas a maribus primum credo odoratu postea aspectu. Mr. Ewart, qui diu in hortis zoologicis bestiariis medicus animalium erat, vir in rebus observandis cautus et sagax, hoc mihi certissime probavit, et curatores eiusdem loci et alii eministris confirmaverunt. Sir Andrew Smith et Brehm notabant idem in Cynocephalo. Illustrissimus Cuvier, etiam narrat multam dehac re. Qua ut opinor nihil turpius potest indicari inter omnia hominibus et quadrumanis communia. Narrat enim cynocephalum quendam in furorem incidere aspectu feminarum aliquarum, sed nequaquam accendi tanto furore ab omnibus. Semper eligebat juniores, et dignoscebat in turba, et advocabat voce gestuque. Ende Fußnote. Die Affen werden in einem fast genauso hülflosen Zustande geboren wie unsere eigenen Kinder, und in gewissen Gattungen weichen die Jungen in ihrem Aussehen von den Erwachsenen genauso viel ab wie menschliche Kinder von ihren erwachsenen Eltern. Einige Schriftsteller haben als einen wichtigen Unterschied hervorgehoben, dass beim Menschen die Jungen in einem viel späteren Alter zur Reife gelangen als bei irgendeinem anderen Tiere. Wenn wir aber einen Blick auf die Menschenrassen werfen, welche tropische Länder bewohnen, so ist der Unterschied nicht groß. Denn der Orang wird, wie man annimmt, nicht vor einem Alter von 10 bis 15 Jahren reif. Der Mann weicht von der Frau in der großen Körperkraft, in dem Behaartsein und so weiter, ebenso wie in Bezug auf den Geist in derselben Weise ab, wie die beiden Geschlechter vieler Säugetiere voneinander abweichen. Es ist überhaupt die Übereinstimmung im allgemeinen Bau, in der feinen Struktur der Gewebe, in der chemischen Zusammensetzung und in der Konstitution zwischen dem Menschen und den höheren Tieren, besonders den anthropomorphen Affen, eine äußerst enge. Embryonale Entwicklung. Der Mensch entwickelt sich aus einem Eichen von ungefähr 1/125 Zoll, 0,2 mm im Durchmesser, welches in keiner Hinsicht von den Eichen anderer Tiere abweicht. Der Embryo selbst kann auf einer frühen Stufe kaum von dem anderer Glieder des Wirbeltierreichs unterschieden werden. Auf dieser Periode verlaufen die Halsarterien in bogenförmigen Ästen, als wenn sie das Blut zu Kiemen brächten, welche bei den höheren Wirbeltieren nicht vorhanden sind, doch sind die Spalten an den Seiten des Halses noch vorhanden und geben die frühere Stellung jener an. Auf einer etwas späteren Periode, wenn sich die Gliedmaßen entwickeln, entstehen, wie der berühmte von Baer bemerkt, die Füße von Eidechsen und Säugetieren, die Flügel und Füße der Vögel und ebenso die Hände und Füße des Menschen, sämtlich aus derselben Grundform. Erst auf späteren Entwicklungsstufen, sagt Professor Huxley, bietet das junge menschliche Wesen deutliche Verschiedenheiten von dem jungen Affen dar, welcher letztere ebensoweit vom Hunde in seiner Entwicklung abweicht, wie es der Mensch tut. So auffallend diese letztere Behauptung zu sein scheint, so ist sie doch nachweisbar richtig. Da manche meiner Leser vielleicht noch niemals die Abbildung eines Embryo gesehen haben, habe ich umstehend eine solche von einem Menschen und eine andere vom Hunde von ungefähr derselben Entwicklungsstufe gegeben. Beide Kopien nach zwei Werken von zweifelloser Genauigkeit. Ende von Tatsachen, welche für die Abstammung des Menschen von einer niederen Form zeugen. Von Charles Darwin. Hauptsächlichste Schlussfolgerung, dass der Mensch von einer niederen Form abstammt. Aus dem 21. Kapitel von »Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl«, Deutsch von Victor Carus, 1874, von Charles Darwin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Der hauptsächlichste Schluss, zu dem ich in diesem Buche gelangt bin, und welcher jetzt die Ansicht vieler Naturforscher ist, welche wohl kompetent sind, ein gesundes Urteil zu bilden, ist der, dass der Mensch von einer weniger hochorganisierten Form abstammt. Die Grundlage, auf welcher diese Folgerung ruht, wird nie erschüttert werden, denn die große Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und den niederen Tieren, sowohl in der embryonalen Entwicklung als in unzähligen Punkten des Baues und der Konstitution, sowohl von größerer als von der allergeringfügigsten Bedeutung, die Rudimente, welche er behalten hat, und die abnormen Fälle von Rückschlag, denen er gelegentlich unterliegt, dies sind Tatsachen, welche nicht bestritten werden können. Sie sind lange bekannt gewesen, aber bis ganz vor kurzem sagten sie uns in Bezug auf den Ursprung des Menschen nichts. Wenn wir sie aber jetzt im Lichte unserer Kenntnis der ganzen organischen Welt betrachten, so ist ihre Bedeutung gar nicht misszuverstehen. Das große Prinzip der Entwicklung steht klar und fest vor uns, wenn diese Gruppen von Tatsachen in Verbindung mit anderen betrachtet werden, mit solchen wie der gegenseitigen Verwandtschaft der Glieder einer und der nämlichen Gruppe, ihrer geographischen Verteilung in vergangenen und jetzigen Zeiten und ihrer geologischen Aufeinanderfolge. Es ist unglaublich, dass alle diese Tatsachen Falsches aussagen sollten. Er wird gezwungen sein, zuzugeben, dass die große Ähnlichkeit des Embryos des Menschen mit dem zum Beispiel eines Hundes, der Bau seines Schädels, seiner Glieder und seines ganzen Körpers nach demselben Grundplane wie bei den anderen Säugetieren, und zwar unabhängig von dem Gebrauche, welcher etwa von den Teilen gemacht wird. Das gelegentliche Wiedererscheinen verschiedener Bildungen, zum Beispiel mehrerer verschiedener Muskeln, welche der Mensch normal nicht besitzt, welche aber den Quadrumanen zukommen. Und eine Menge analoger Tatsachen, dass alles dies in der offenbarsten Art auf den Schluss hinweist, dass der Mensch mit anderen Säugetieren der gemeinsame Nachkomme eines gleichen Urerzeugers ist. Wir haben gesehen, dass der Mensch unaufhörlich individuelle Verschiedenheiten in allen Teilen seines Körpers und in seinen geistigen Eigenschaften darbietet. Diese Verschiedenheiten oder Abänderungen scheinen durch dieselben allgemeinen Ursachen herbeigeführt worden zu sein und denselben Gesetzen zu gehorchen wie bei den niederen Tieren. In beiden Fällen herrschen ähnliche Gesetze der Vererbung. Der Mensch strebt sein Geschlecht in einem größeren Maße zu vermehren als seine Subsistenzmittel. Infolgedessen ist er gelegentlich einem heftigen Kampfe um die Existenz ausgesetzt, und natürliche Zuchtwahl wird bewirkt haben, was nur immer innerhalb ihrer Wirksamkeit liegt. Eine Reihenfolge scharf ausgesprochener Abänderungen ähnlicher Natur sind durchaus nicht notwendig. Unbedeutende schwankende Verschiedenheiten der Individuen genügen für die Wirksamkeit natürlicher Zuchtwahl, womit nicht gesagt sein soll, dass wir irgendwelchen Grund zu der Annahme hätten, dass alle Teile der Organisation in demselben Grade zu variieren neigten. Wir können uns überzeugt halten, dass die vererbten Wirkungen des lange fortgesetzten Gebrauches oder Nichtgebrauches von Teilen vieles in derselben Richtung wie die natürliche Zuchtwahl bewirkt haben werden. Modifikationen, welche früher von Bedeutung waren, jetzt aber nicht länger von irgendeinem speziellen Nutzen sind, werden lange vererbt. Wenn ein Teil modifiziert wird, werden sich andere Teile nach dem Grundsatze der Korrelation verändern, wofür wir Beispiele in vielen merkwürdigen Fällen von korrelativen Monstrositäten haben. Etwas mag auch der direkten und bestimmten Wirkung der umgebenden Lebensbedingungen, wie reichliche Nahrung, Wärme oder Feuchtigkeit, zugeschrieben werden, und endlich sind viele Charaktere von unbedeutender physiologischer Wichtigkeit, einige allerdings auch von beträchtlicher Bedeutung, durch geschlechtliche Zuchtwahl erlangt worden. Ohne Zweifel bietet der Mensch, ebenso gut wie jedes andere Tier, Gebilde dar, welche, soweit wir mit unserer geringen Kenntnis urteilen können, jetzt von keinem Nutzen für ihn sind und es auch nicht während irgendeiner früheren Periode seiner Existenz weder in Bezug auf seine allgemeinen Lebensbedingungen noch in der Beziehung des einen Geschlechtes zum anderen gewesen sind. Derartige Gebilde können durch keine Form der Zuchtwahl, ebenso wenig wie durch die vererbten Wirkungen des Gebrauches und Nichtgebrauches von Teilen erklärt werden. Wir wissen indessen, dass viele fremdartige und scharf ausgesprochene Eigentümlichkeiten der Bildung gelegentlich bei unseren domestizierten Erzeugnissen erscheinen, und wenn die unbekannten Ursachen, welche sie hervorrufen, gleichförmiger wirken würden, so würden jene wahrscheinlich allen Individuen der Spezies gemeinsam zukommen. Wir können hoffen, später etwas über die Ursachen solcher gelegentlichen Modifikationen, besonders durch das Studium der Monstrositäten, verstehen zu lernen. Es sind daher die Arbeiten von experimentierenden Forschern, wie zum Beispiel die von Camille d'Areste, für die Zukunft vielversprechend. Im Allgemeinen können wir nur sagen, dass die Ursache einer jeden unbedeutenden Abänderung oder einer jeden Monstrosität vielmehr in der Natur oder der Konstitution des Organismus als in der Natur der umgebenden Bedingungen liegt, obschon neue und veränderte Bedingungen gewiss eine bedeutende Rolle im Hervorrufen organischer Veränderungen vieler Arten spielen. Durch die eben angeführten Mittel, vielleicht mit Unterstützung anderer, bis jetzt noch nicht entdeckter, ist der Mensch auf seinen jetzigen Zustand erhoben worden. Seitdem er aber den Rang der Menschlichkeit erlangt hat, ist er in verschiedene Rassen oder, wie sie noch angemessener genannt werden können, Subspezies auseinandergegangen. Einige von diesen, zum Beispiel die Neger und Europäer, sind so verschieden, dass, wenn Exemplare ohne irgend weitere Information einem Naturforscher gebracht worden wären, sie unzweifelhaft von ihm als gute und echte Spezies betrachtet worden sein würden. Nichtsdestoweniger stimmen alle Rassen in so vielen nicht bedeutenden Einzelheiten der Bildung und in so vielen geistigen Eigentümlichkeiten überein, dass diese nur durch Vererbung von einem gemeinsamen Urerzeuger erklärt werden können. Und ein in dieser Weise charakterisierter Urerzeuger würde wahrscheinlich verdient haben, als Mensch klassifiziert zu werden. Man darf nicht etwa annehmen, dass die Divergenz jeder Rasse von den anderen Rassen und aller Rassen von einer gemeinsamen Stammform auf irgendein Paar von Urerzeugern zurückverfolgt werden kann. Im Gegenteil werden auf jeder Stufe in dem Prozesse der Modifikation alle Individuen, welche in irgendwelcher Weise am besten für ihre Lebensbedingungen, wenn auch in verschiedenem Grade, angepasst waren, in größerer Zahl leben geblieben sein als die weniger gut angepassten. Der Vorgang wird derselbe gewesen sein wie der, welchen der Mensch einschlägt, wenn er nicht absichtlich besondere Individuen unter seinen Tieren auswählt, sondern nur von allen besseren nachzüchtet und alle untergeordneten Individuen vernachlässigt. Hierdurch modifiziert er seinen Stamm langsam aber sicher und bildet unbewusst eine neue Linie. Dasselbe gilt in Bezug auf Modifikationen, welche unabhängig von Zuchtwahl erlangt worden sind und welche die Folge von Abänderungen sind, die von der Natur des Organismus und der Wirkung der umgebenden Bedingungen oder auch von veränderten Lebensgewohnheiten herrühren. Hier wird nicht bloß ein einzelnes Paar in einem viel bedeutenderen Grade als die anderen Paare modifiziert worden sein, welche dasselbe Land bewohnen, denn alle werden beständig durch freie Kreuzung vermengt worden sein. Betrachtet man die embryonale Bildung des Menschen, die Homologien, welche er mit den niederen Tieren darbietet, die Rudimente, welche er behalten hat, und die Fälle von Rückschlag, denen er ausgesetzt ist, so können wir uns teilweise in unserer Phantasie den früheren Zustand unserer ehemaligen Urerzeuger konstruieren und können dieselben annäherungsweise in der zoologischen Reihe an ihren gehörigen Platz bringen. Wir lernen daraus, dass der Mensch von einem behaarten, geschwänzten Vierfüßer abstammt, welcher wahrscheinlich in seiner Lebensweise ein Baumtier und ein Bewohner der alten Welt war. Dieses Wesen würde, wenn sein ganzer Bau von einem Zoologen untersucht worden wäre, unter die Quadrumanen klassifiziert worden sein. So sicher wie es der gemeinsame und noch ältere Urerzeuger der Affen der alten und neuen Welt geworden wäre. Die Quadrumanen und alle höheren Säugetiere rühren wahrscheinlich von einem alten Beuteltiere, und dieses durch eine lange Reihe verschiedenartiger Formen von irgendeinem amphibienähnlichen Wesen und dieses wieder von irgendeinem fischähnlichen Tiere her. In dem trüben Dunkel der Vergangenheit können wir sehen, dass der frühere Urerzeuger aller Wirbeltiere ein Wassertier gewesen sein muss, welches mit Kiemen versehen war, dessen beide Geschlechter in einem Individuum vereinigt waren, dessen wichtigste körperlichen Organe, wie zum Beispiel das Herz, unvollständig oder noch gar nicht entwickelt waren. Dieses Tier scheint den Larven unserer jetzt existierenden marinen Ascidien ähnlicher gewesen zu sein als irgendeiner anderen bekannten Form. Ende von Hauptsächlichste Schlussfolgerung, dass der Mensch von einer niederen Form abstammt. Von Charles Darwin. Der Gesellschaftsvertrag oder die Grundsätze des Staatsrechts. Viertes Kapitel, die Demokratie. Von Jean-Jacques Rousseau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Gesellschaftsvertrag oder die Grundsätze des Staatsrechts. Viertes Kapitel, die Demokratie. Von Jean-Jacques Rousseau. Wer das Gesetz erlässt, weiß besser als jeder andere, wie es vollzogen und ausgelegt werden soll. Es scheint demnach keine bessere Verfassung geben zu können, als diejenige, in der die vollziehende Gewalt mit der Gesetzgebung verbunden ist. In gewisser Hinsicht macht aber gerade dieser Umstand die demokratische Regierung unzureichend, weil bei ihr Dinge, die unterschieden werden müssen, es nicht sind und weil Fürst und Staatsoberhaupt, die ja nur eine und dieselbe Person ausmachen, gleichsam eine Regierung ohne Regierung bilden. Es ist nicht gut, dass der, der die Gesetze gibt, sie ausführt. Auch nicht, dass der Volkskörper seine Aufmerksamkeit von den allgemeinen Zwecken abwendet um sie auf besondere Gegenstände hinzulenken. Nichts ist gefährlicher als der Einfluss von Privatinteressen in den öffentlichen Angelegenheiten. Und der Missbrauch der Gesetze von Seiten der Regierung ist ein geringeres Übel als die Verdorbenheit des Gesetzgebers, die die unausbleibliche Folge einer Berücksichtigung der Privatabsichten ist. Da der Staat dann in seinem Wesen verdorben ist, wird jede Verbesserung unmöglich. Ein Volk, das mit der Regierungsgewalt nie Missbrauch triebe, würde ebenso wenig seine Unabhängigkeit missbrauchen. Ein Volk, das stets gut regiere, braucht überhaupt nicht regiert zu werden. Wenn man das Wort in der ganzen Strenge seiner Bedeutung nimmt, so hat es noch nie eine wahre Demokratie gegeben und wird es auch nie geben. Es verstößt gegen die natürliche Ordnung, dass die größere Zahl regiere und die kleinere regiert werde. Es ist nicht denkbar, dass das Volk unaufhörlich versammelt bleibe, um sich den Regierungsgeschäften zu widmen, und es ist leicht ersichtlich, dass es hierzu keine Ausschlüsse einsetzen kann, ohne die Form der Verwaltung zu ändern. Ich glaube in der Tat, den Grundsatz aussprechen zu dürfen, dass, so oft die Regierungsgeschäfte unter verschiedene Behörden verteilt sind, die am wenigsten zahlreichen früher oder später die größte Macht erwerben. Und es wäre auch nur die größere Leichtigkeit, die Geschäfte abzuwickeln, die sie auf natürlichem Wege dazu führt. Wie viele schwer zu vereinigende Dinge setzt diese Regierungsform überhaupt voraus? Erstens, einen sehr kleinen Staat, in dem das Volk leicht zu versammeln ist und jeder Bürger genügende Gelegenheit, alle anderen kennenzulernen. Zweitens, eine große Einfachheit der Sitten, die keine Veranlassung zu vielen schwierigen Arbeiten und Verhandlungen gibt, sodann fast vollkommene Gleichheit in Bezug auf Stand und Vermögen, ohne die auch die Gleichheit der Rechte und der Macht keinen langen Bestand haben könnte. Endlich, wenig oder gar kein Luxus, denn Luxus ist entweder die Folge des Reichtums oder macht ihn nötig. Er verdirbt nicht nur den Reichen, sondern auch den Armen, jenen durch den Besitz, diesen durch die Lüsternheit. Er verwandelt das Vaterland in eine Stätte der Weichlichkeit und Eitelkeit. Er entzieht dem Staate alle Bürger und die einen zu Sklaven, der anderen und alle zu Sklaven des Vorurteils zu machen. Aus diesem Grunde hat ein berühmter Schriftsteller die Tugend für das Prinzip der Republik erklärt. Denn ohne die Tugend könnten alle die angegebenen Bedingungen nicht bestehen. Aber da er nicht die nötigen Unterscheidungen machte, hat es dieser große Geist oft an Genauigkeit, bisweilen sogar an Klarheit fehlen lassen und nicht eingesehen, dass die oberherrliche Gewalt überall dieselbe ist und folglich in allen wohlorganisierten Staaten das Prinzip mehr oder weniger, je nach der Regierungsform, das gleiche ist. Schließlich will ich noch bemerken, dass keine Regierung in so hohem Grade Bürgerkriegen und inneren Erschütterungen ausgesetzt ist als die demokratische oder Volksregierung, weil keine andere so heftig und so unaufhörlich nach Veränderung der Form strebt und keine mehr Wachsamkeit und Mut zur Aufrechterhaltung ihrer bestehenden Form verlangt. Namentlich, in dieser Verfassung muss sich der Staatsbürger mit Kraft und Ausdauer waffnen und jeden Tag seines Lebens im Grunde seiner Seele nachsprechen, was ein edler Wojwode auf dem polnischen Reichstag sagte: Malo periculosam vitam quam quietum servitium. Ich ziehe eine gefahrvolle Freiheit einer ruhigen Knechtschaft vor. Gäbe es ein Volk von Göttern, so würde es sich vermutlich demokratisch regieren. Eine so vollkommene Regierung passt für Menschen nicht. Ende von Der Gesellschaftsvertrag. Kapitel 4: Die Demokratie. Der Vampir von Viktor von Andrejanov. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Vampir aus Lettische Märchen von Viktor von Andrejanov. Es waren einmal zwei Nachbarn, die lange Zeit in bester Freundschaft miteinander gelebt hatten. Aus irgendwelchem nichtigen Grunde aber entzweiten sie sich und wollten nun nichts mehr voneinander wissen. Der eine, welcher ein Querulant war und immer in allerhand Prozessen steckte, kehrte eines Tages aus der Stadt, wo er einen gerichtlichen Termin gehabt, zurück, trat in seine Stube, fiel hin und war auf der Stelle tot. Da half nun nichts, wer tot ist, bleibt tot. Man musste den Verstorbenen, wie sich's gebührt, bestatten. Einige Wochen später fuhr der andere Wirt zur Stadt. Auf dem Heimwege, es war schon dunkler Abend, musste er am Friedhofe vorbei. Gerade als er bei der Pforte vorüber wollte, blieb sein Pferd stehen und ging, trotz aller Schläge und Flüche, nicht von der Stelle. Es erhob sich ein starker Wind, und aus einem noch frischen Grabe stieg ein großer weißer Mann mit hohen schwarzen Stiefeln, in der Hand einen mächtigen Dolch. Der sprach zu dem Bauer: »Tritt nur ein und sieh, wie's mir jetzt ergeht. Ich bin ja dein gewesener Nachbar. In dieser Nacht musst du sterben, aber ich will dir zuerst für deine Wohltaten danken.« Wohl oder übel musste der Wirt mit dem gespenstischen Manne gehen. Der führte ihn zuerst in ein prächtiges, unterirdisches Schloss und bewirtete ihn aufs Beste. Dann brachte er ihn wieder auf die Oberwelt und in einen nahegelegenen Bauernhof, wo gerade eine Hochzeit gefeiert wurde. Niemand von den Anwesenden aber vermochte die beiden zu sehen. Der Vampir trat von hinten an die Braut heran, biss sie in den Hals und sog ihr alles Blut aus, so daß sie tot zu Boden sank. Die Gäste gerieten in Furcht und Verzweiflung. Der Unhold aber zog seinen Begleiter schnell mit sich fort. »Kann die Braut denn gar nicht mehr lebendig gemacht werden?« fragte der Bauer. »Gewiß«, erwiderte der Vampir, »aber wer kennt das Mittel? Man muß ihr einen Schnitt in den kleinen Finger der linken Hand machen und von dem heraussickenden Blute 3 Tropfen in den Mund träufeln, dann wird sie wieder heil und gesund.« Sie gingen weiter und kamen in eine Bauerhütte, wo bei Branntwein und Bier gerade Kindtaufe gefeiert wurde. Der Vampir trat an die Wiege des Neugeborenen, biss das arme Würmchen in den Hals und sog ihm das Blut aus. Die Mutter begann zu weinen und zu jammern, alle Gäste aber gerieten in großen Schrecken. »Auch dieses Kind kann man auf dieselbe Weise wieder zum Leben erwecken«, sagte der Unhold und führte seinen Begleiter fort. Jetzt kamen sie an ein Haus, wo gerade ein Beerdigungsschmaus stattfand. Der Vampir wollte hineingehen, prallte aber von der Tür zurück, denn auf derselben befand sich die Zeichnung eines zauberischen Fünfecks, welches alle bösen Geister bannen sollte. Jetzt sagte der Wirt: »Lass mich auf einen Augenblick hinein, ich habe großen Hunger.« Der Vampir erlaubte es, aber unter der Bedingung, dass der Bauer so schnell als möglich wiederkomme. Der aber dachte nicht daran. Einmal in Sicherheit blieb er trotz aller Mahnungen des draußen harrenden Unholdes hinter der schützenden Tür, bis der Hahn krähte. Da verschwand der Vampir. Der Bauer aber wurde allen Gästen sichtbar und erzählte denselben, wie es ihm ergangen. Am andern Morgen rief er die Braut und das Kindlein wieder ins Leben zurück. Dann begaben sich alle auf den Friedhof, wo sie das Grab und den Sarg des Vampirs öffneten. Richtig, da lag der Unhold auf dem Gesicht. Er hatte wahrscheinlich keine Zeit mehr gehabt, sich auf den Rücken zu kehren. Sie schlugen ihm den Kopf ab, legten diesen zu den Füßen des Leichnams und versahen den Sargdeckel mit dem zauberischen Fünfeck. Seitdem irrte der tote Nachbar nicht mehr als Vampir umher. Ende von »Der Vampir«. Pflicht, du erhabener großer Name. Ausschnitt aus »Kritik der praktischen Vernunft«, drittes Hauptstück von den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft von Immanuel Kant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Pflicht, du erhabener großer Name. Von Immanuel Kant. Pflicht, du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts drohest, was natürliche Abneigung im Gemüte erregte und schreckte, um den Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüte Eingang findet und doch sich selbst wider Willen Verehrung, wenngleich nicht immer Befolgung, erwirbt, vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich ingeheim ihm entgegenwirken? Welches ist der deiner würdige Ursprung, und wo findet man die Wurzel deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Wurzel abzustammen die unnachlassliche Bedingung desjenigen Werts ist, den sich Menschen allein selbst geben können? Es kann nichts Minderes sein, als was den Menschen über sich selbst als einen Teil der Sinnenwelt erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Verstand denken kann und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr das empirisch bestimmbare Dasein des Menschen in der Zeit und das Ganze aller Zwecke, welches allein solchen unbedingten praktischen Gesetzen als das Moralische angemessen ist, unter sich hat. Es ist nichts anders als die Persönlichkeit. Das ist die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanism der ganzen Natur, doch zugleich als ein Vermögen eines Wesens betrachtet, welches eigentümlichen, nämlich von seiner eigenen Vernunft gegebenen, reinen praktischen Gesetzen, die Person also als zur Sinnenwelt gehörig ihrer eigenen Persönlichkeit unterworfen ist, sofern sie zugleich zur intelligiblen Welt gehört. Da es denn nicht zu verwundern ist, wenn der Mensch als zu beiden Welten gehörig sein eigenes Wesen in Beziehung auf seine zweite und höchste Bestimmung nicht anders als mit Verehrung und die Gesetze derselben mit der höchsten Achtung betrachten muß. Auf diesen Ursprung gründen sich nun manche Ausdrücke, welche den Wert der Gegenstände nach moralischen Ideen bezeichnen. Das moralische Gesetz ist heilig, unverletzlich. Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muss ihm heilig sein. In der ganzen Schöpfung kann alles, was man will und worüber man etwas vermag, auch bloß als Mittel gebraucht werden. Nur der Mensch und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf ist Zweck an sich selbst. Er ist nämlich das Subjekt des moralischen Gesetzes, welches heilig ist, vermöge der Autonomie seiner Freiheit. Eben um dieser Willen ist jeder Wille, selbst jeder Person ihr eigener, auf sie selbst gerichteter Wille, auf die Bedingung der Einstimmung mit der Autonomie des vernünftigen Wesens eingeschränkt, es nämlich keiner Absicht zu unterwerfen, die nicht nach einem Gesetze, welches aus dem Willen des leidenden Subjekts selbst entspringen könnte, möglich ist. Also dieses niemals bloß als Mittel, sondern zugleich selbst als Zweck zu gebrauchen. Diese Bedingung legen wir mit Recht sogar dem göttlichen Willen in Ansehung der vernünftigen Wesen in der Welt als seiner Geschöpfe bei, indem sie auf der Persönlichkeit derselben beruht, dadurch allein sie Zwecke an sich selbst sind. Diese Achtung erweckende Idee der Persönlichkeit, welche uns die Erhabenheit unserer Natur ihrer Bestimmung nach, vor Augen stellt, indem sie uns zugleich den Mangel der Angemessenheit unseres Verhaltens in Ansehung derselben bemerken lässt und dadurch den Eigendünkel niederschlägt, ist selbst der gemeinsten Menschenvernunft natürlich und leicht bemerklich. Hat nicht jeder, auch nur mittelmäßig ehrlicher Mann, bisweilen gefunden, daß er eine sonst unschädliche Lüge, wodurch er sich entweder selbst aus einem verdrießlichen Handel ziehen oder wohl gar einem geliebten und verdienstvollen Freunde Nutzen schaffen konnte, bloß darum unterließ, um sich ingeheim in seinen eigenen Augen nicht verachten zu dürfen? Hält nicht einen rechtschaffenen Mann im größten Unglücke des Lebens, das er vermeiden konnte, wenn er sich nur hätte über die Pflicht wegsetzen können, noch das Bewusstsein aufrecht, daß er die Menschheit in seiner Person doch in ihrer Würde erhalten und geehrt habe, daß er sich nicht vor sich selbst zu schämen und den inneren Anblick der Selbstprüfung zu scheuen Ursache habe? Dieser Trost ist nicht Glückseligkeit, auch nicht der mindeste Teil derselben, denn niemand wird die Gelegenheit dazu, auch vielleicht nicht einmal ein Leben in solchen Umständen wünschen. Aber er lebt und kann es nicht erdulden, in seinen eigenen Augen des Lebens unwürdig zu sein. Diese innere Beruhigung ist also bloß negativ in Ansehung alles dessen, was das Leben angenehm machen mag. Nämlich sie ist die Abhaltung der Gefahr, im persönlichen Werte zu sinken, nachdem der seines Zustandes von ihm schon gänzlich aufgegeben worden. Sie ist die Wirkung von einer Achtung für etwas ganz anderes als das Leben, womit in Vergleichung und Entgegensetzung das Leben vielmehr mit aller seiner Annehmlichkeit gar keinen Wert hat. Er lebt nur noch aus Pflicht, nicht weil er am Leben den mindesten Geschmack findet. So ist die echte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft beschaffen. Sie ist keine andere als das reine moralische Gesetz selber, sofern es uns die Erhabenheit unserer eigenen übersinnlichen Existenz spüren lässt und subjektiv in Menschen, die sich zugleich ihres sinnlichen Daseins und der damit verbundenen Abhängigkeit von ihrer sofern sehr pathologisch affizierten Natur bewusst sind, Achtung für ihre höhere Bestimmung wirkt. Nun lassen sich mit dieser Triebfeder gar wohl so viele Reize und Annehmlichkeiten des Lebens verbinden, daß auch um dieser Willen allein schon die klügste Wahl eines vernünftigen und über das größte Wohl des Lebens nachdenkenden Epikureers sich für das sittliche Wohlverhalten erklären würde. Und es kann auch ratsam sein, diese Aussicht auf einen fröhlichen Genuss des Lebens mit jener obersten und schon für sich allein hinlänglich bestimmenden Bewegursache zu verbinden. Aber nur um den Anlockungen, die das Laster auf der Gegenseite vorzuspiegeln, nicht ermangelt, das Gegengewicht zu halten, nicht um hierin die eigentliche bewegende Kraft, auch nicht dem mindesten Teile nach, zu setzen, wenn von Pflicht die Rede ist. Denn das würde so viel sein, als die moralische Gesinnung in ihrer Quelle verunreinigen wollen. Die Ehrwürdigkeit der Pflicht hat nichts mit Lebensgenuß zu schaffen. Sie hat ihr eigentümliches Gesetz, auch ihr eigentümliches Gericht, und wenn man auch beide noch so sehr zusammenschütteln wollte, um sie vermischt, gleichsam als Arzneimittel der kranken Seele zuzureichen, so scheiden sie sich doch alsbald von selbst, und tun sie es nicht, so wirkt das erste gar nicht. Wenn aber auch das physische Leben hiebei einige Kraft gewönne, so würde doch das moralische ohne Rettung dahinschwinden. Ende von Pflicht, du erhabener großer Name. Aus Kritik der praktischen Vernunft von Immanuel Kant. Literarischer Sansculottismus von Johann Wolfgang von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Literarischer Sansculottismus von Johann Wolfgang von Goethe. Erstdruck in Die Horen, Tübingen, erster Jahrgang, fünftes Stück, 1795. In dem berlinischen Archiv der Zeit und ihres Geschmacks, und zwar im Märzstücke dieses Jahres, findet sich ein Aufsatz über Prosa und Beredsamkeit der Deutschen, den die Herausgeber, wie sie selbst bekennen, nicht ohne Bedenken einrückten. Wir unsererseits tadeln sie nicht, dass sie dieses unreife Produkt aufnahmen, denn wenn ein Archiv Zeugnisse von der Art eines Zeitalters aufbehalten soll, so ist es zugleich seine Pflicht, auch dessen Unarten zu verewigen. Zwar ist der entscheidende Ton und die Manier, womit man sich das Ansehen eines umfassenden Geistes zu geben denkt, in dem Kreise unserer Kritik nichts weniger als neu, aber auch die Rückfälle einzelner Menschen in ein roheres Zeitalter sind zu bemerken, da man sie nicht hindern kann. Und so mögen denn die Horen dagegen in demjenigen, was wir zu sagen haben, ob es gleich auch schon oft und vielleicht besser gesagt ist, ein Zeugnis aufbewahren, das neben jenen unbilligen und übertriebenen Forderungen an unsere Schriftsteller auch noch billige und dankbare Gesinnungen gegen diese verhältnismäßig zu ihren Bemühungen wenig belohnten Männer im Stillen walten. Der Verfasser bedauert die Armseligkeit der Deutschen an vortrefflich klassisch-prosaischen Werken und hebt alsdann seinen Fuß hoch auf, um mit einem Riesenschritte über beinahe ein Dutzend unserer besten Autoren hinwegzuschreiten, die er nicht nennt und mit mäßigem Lob und mit strengem Tadel so charakterisiert, dass man sie wohl schwerlich aus seinen Karikaturen herausfinden möchte. Wir sind überzeugt, dass kein deutscher Autor sich selbst für klassisch hält und dass die Forderungen eines jeden an sich selbst strenger sind als die verworrenen Prätensionen eines Tersiten, der gegen eine ehrwürdige Gesellschaft aufsteht, die keineswegs verlangt, dass man ihre Bemühungen unbedingt bewundere, die aber erwarten kann, dass man sie zu schätzen wisse. Ferne sei es von uns, den übelgedachten und übelgeschriebenen Text, den wir vor uns haben, zu kommentieren. Nicht ohne Unwillen werden unsere Leser jene Blätter am angezeigten Orte durchlaufen, und die ungebildete Anmaßung, womit man sich in einen Kreis von Bessern zu drängen, ja Bessere zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu setzen denkt, diesen eigentlichen Sansculottismus zu beurteilen und zu bestrafen wissen. Nur weniges werde dieser rohen Zudringlichkeit entgegengestellt. Wer mit den Worten, deren er sich im Sprechen oder Schreiben bedient, bestimmte Begriffe zu verbinden für eine unerlässliche Pflicht hält, wird die Ausdrücke »klassischer Autor, klassisches Werk« höchst selten gebrauchen. Wann und wo entsteht ein klassischer Nationalautor? Wenn er in der Geschichte seiner Nation große Begebenheiten und ihre Folgen in einer glücklichen und bedeutenden Einheit vorfindet, wenn er in den Gesinnungen seiner Landsleute Größe, in ihren Empfindungen Tiefe und in ihren Handlungen Stärke und Konsequenz nicht vermisst, wenn er selbst vom Nationalgeiste durchdrungen, durch ein einwohnendes Genie sich fähig fühlt, mit dem Vergangenen wie mit dem Gegenwärtigen zu sympathisieren, wenn er seine Nation auf einem hohen Grade der Kultur findet, so daß ihm seine eigene Bildung leicht wird, wenn er viele Materialien gesammelt, vollkommene oder unvollkommene Versuche seiner Vorgänger vor sich sieht und so viel äußere und innere Umstände zusammentreffen, daß er kein schweres Lehrgeld zu zahlen braucht, daß er in den besten Jahren seines Lebens ein großes Werk zu übersehen, zu ordnen und in einem Sinne auszuführen fähig ist. Man halte diese Bedingungen, unter denen allein ein klassischer Schriftsteller, besonders ein prosaischer, möglich wird, gegen die Umstände, unter denen die besten Deutschen dieses Jahrhunderts gearbeitet haben, so wird, wer klar sieht und billig denkt, dasjenige, was ihnen gelungen ist, mit Ehrfurcht bewundern und das, was ihnen misslang, anständig bedauern. Eine bedeutende Schrift ist, wie eine bedeutende Rede, nur Folge des Lebens. Der Schriftsteller, so wenig als der handelnde Mensch, bildet die Umstände, unter denen er geboren wird und unter denen er wirkt. Jeder, auch das größte Genie, leidet von seinem Jahrhundert in einigen Stücken, wie er von andern Vorteil zieht, und einen vortrefflichen Nationalschriftsteller kann man nur von der Nation fordern. Aber auch der deutschen Nation darf es nicht zum Vorwurfe gereichen, dass ihre geografische Lage sie eng zusammenhält, indem ihre politische sie zerstückelt. Wir wollen die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische Werke vorbereiten könnten. Und so ist der ungerechteste Tadel derjenige, der den Gesichtspunkt verrückt. Man sehe unsere Lage, wie sie war und ist, man betrachte die individuellen Verhältnisse, in denen sich deutsche Schriftsteller bildeten, so wird man auch den Standpunkt, aus dem sie zu beurteilen sind, leicht finden. Nirgends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher Lebensbildung, wo sich Schriftsteller zusammenfänden und nach einer Art, in einem Sinne, jeder in seinem Fache, sich ausbilden könnten. Zerstreut geboren, höchst verschieden erzogen, meist nur sich selbst und den Eindrücken ganz verschiedener Verhältnisse überlassen, von der Vorliebe für dieses oder jenes Beispiel einheimischer oder fremder Literatur hingerissen, zu allerlei Versuchen, ja Pfuschereien genötigt, um ohne Anleitung seine eigenen Kräfte zu prüfen, erst nach und nach durch Nachdenken von dem überzeugt, was man machen soll, durch Praktik unterrichtet, was man machen kann, immer wieder irregemacht durch ein großes Publikum ohne Geschmack, das das Schlechte nach dem Guten mit eben demselben Vergnügen verschlingt, dann wieder ermuntert durch Bekanntschaft mit der gebildeten, aber durch alle Teile des großen Reichs zerstreuten Menge, gestärkt durch mitarbeitende, mitstrebende Zeitgenossen. So findet sich der deutsche Schriftsteller endlich in dem männlichen Alter, wo ihn Sorge für seinen Unterhalt, Sorge für eine Familie, sich nach außen umzusehen zwingt und wo er oft mit dem traurigsten Gefühl durch Arbeiten, die er selbst nicht achtet, sich die Mittel verschaffen muß, dasjenige hervorbringen zu dürfen, womit sein ausgebildeter Geist sich allein zu beschäftigen strebt. Welcher deutsche geschätzte Schriftsteller wird sich nicht in diesem Bilde erkennen, und welcher wird nicht mit bescheidener Trauer gestehen, daß er oft genug nach Gelegenheit geseufzt habe, früher die Eigenheiten seines originellen Genius, einer allgemeinen Nationalkultur, die er leider nicht vorfand, zu unterwerfen? Denn die Bildung der höheren Klassen durch fremde Sitten und ausländische Literatur, so viel Vorteil sie uns auch gebracht hat, hinderte doch den Deutschen als Deutschen, sich früher zu entwickeln. Und nun betrachte man die Arbeiten deutscher Poeten und Prosaisten von entschiedenem Namen. Mit welcher Sorgfalt, mit welcher Religion folgten sie auf ihrer Bahn einer aufgeklärten Überzeugung? So ist es zum Beispiel nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, dass ein verständiger, fleißiger Literator durch Vergleichung der sämtlichen Ausgaben unseres Wielands, eines Mannes, dessen wir uns trotz dem Knurren aller Smerfungen mit stolzer Freude rühmen dürfen, allein aus den stufenweisen Korrekturen dieses unermüdet zum Bessern arbeitenden Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmacks würde entwickeln können. Jeder aufmerksame Bibliothekar sorge, dass eine solche Sammlung aufgestellt werde, die jetzt noch möglich ist. Und das folgende Jahrhundert wird einen dankbaren Gebrauch davon zu machen wissen. Vielleicht wagen wir in der Folge, die Geschichte der Ausbildung unserer vorzüglichsten Schriftsteller, wie sie sich in ihren Werken zeigt, dem Publikum vorzulegen. Wollten sie selbst, so wenig wir an Konfessionen Ansprüche machen, uns nach ihrem Gefallen nur diejenigen Momente mitteilen, die zu ihrer Bildung am meisten beigetragen haben und dasjenige, was ihr am stärksten entgegengestanden, bekannt machen, so würde der Nutzen, den sie gestiftet, noch ausgebreiteter werden. Denn worauf ungeschickte Tadler am wenigsten merken, das Glück, das junge Männer von Talent jetzt genießen, indem sie sich früher ausbilden, eher zu einem reinen, dem Gegenstande angemessenen Stil gelangen können, Wem sind Sie es schuldig als Ihren Vorgängern, die in der letzten Hälfte dieses Jahrhunderts mit einem unablässigen Bestreben unter mancherlei Hindernissen sich jeder auf seine eigene Weise ausgebildet haben? Dadurch ist eine Art von unsichtbarer Schule entstanden, und der junge Mann, der jetzt hineintritt, kommt in einen viel größeren und lichteren Kreis als der frühere Schriftsteller, der ihn erst selbst beim Dämmerschein durchirren mußte, um ihn nach und nach gleichsam nur zufällig erweitern zu helfen. Viel zu spät kommt der Halbkritiker, der uns mit seinem Lämpchen vorleuchten will. Der Tag ist angebrochen, und wir werden die Läden nicht wieder zumachen. Üble Laune lässt man in guter Gesellschaft nicht aus, und der muß sehr üble Laune haben, der in dem Augenblicke Deutschland vortreffliche Schriftsteller abspricht, da fast jedermann gut schreibt. Man braucht nicht weit zu suchen, um einen artigen Roman, eine glückliche Erzählung, einen reinen Aufsatz über diesen oder jenen Gegenstand zu finden. Unsere kritischen Blätter, Journale und Kompendien, welchen Beweis geben sie nicht oft eines übereinstimmenden, guten Stils? Die Sachkenntnis erweitert sich beim Deutschen mehr und mehr, und die Übersicht wird klärer. Eine würdige Philosophie macht ihn, trotz allem Widerstand schwankender Meinungen, mit seinen Geisteskräften immer bekannter und erleichtert ihm die Anwendung derselben. Die vielen Beispiele des Stils, die Vorarbeiten und Bemühungen mancher Männer setzen den Jüngling früher in Stand, das, was er von außen aufgenommen und in sich ausgebildet hat, dem Gegenstande gemäß mit Klarheit und Anmut darzustellen. So sieht ein heitrer, billiger Deutscher die Schriftsteller seiner Nation auf einer schönen Stufe und ist überzeugt, dass sich auch das Publikum nicht durch einen misslaunischen Kritler werde irre machen lassen. Man entferne ihn aus der Gesellschaft, aus der man jeden ausschließen sollte, dessen vernichtende Bemühungen nur die Handelnden mißmutig, die Teilnehmenden lässig und die Zuschauer mißtrauisch und gleichgültig machen könnten. Ende von Literarischer Sansculottismus von Johann Wolfgang von Goethe. Eigennutz und Vaterland. Ausschnitt aus dem Kapitel Die Häuslichkeit aus Der Nachsommer von Adalbert Stifter, 1857. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Eigennutz und Vaterland von Adalbert Stifter aus Der Nachsommer. Endlich waren wir so weit herangewachsen, dass der gewöhnliche Unterricht, den wir bisher genossen hatten, nach und nach aufhören musste. Zuerst traten diejenigen Lehrer ab, die uns in den Anfangsgründen der Kenntnisse unterwiesen hatten, die man heutzutage für alle Menschen für notwendig hält. Dann verminderten sich auch die, welche uns in den Gegenständen Unterricht gegeben hatten, die man Kindern beibringen lässt, welche zu den gebildeteren oder ausgezeichneteren Ständen gehören sollen. Die Schwester mußte nebst einigen Fächern, in denen sie sich noch weiter ausbilden sollte, nach und nach in die Häuslichkeit eingeführt werden und die wichtigsten Dinge derselben erlernen, daß sie einmal würdig in die Fußstapfen der Mutter treten könnte. Ich trieb noch, nachdem ich die Fächer erlernt hatte, die man in unseren Schulen als Vorkenntnisse und Vorbereitungen zu den sogenannten Brotkenntnissen betrachtet, einzelne Zweige fort, die schwieriger waren und in denen eine Nachhilfe nicht entbehrt werden konnte. Endlich trat in Bezug auf mich die Frage heran, was denn in der Zukunft mit mir zu geschehen habe. Und da tat der Vater etwas, was ihm von vielen Leuten sehr übel genommen wurde. Er bestimmte mich nämlich zu einem Wissenschaftler im Allgemeinen. Ich hatte bisher sehr fleißig gelernt und jeden neuen Gegenstand, der von den Lehrern vorgenommen wurde, mit großem Eifer ergriffen, so daß, wenn die Frage war, wie ich in meinem Unterrichtszweige genügt habe, das Urteil der Lehrer immer auf großes Lob lautete. Ich hatte den angedeuteten Lebensberuf von dem Vater selber verlangt und er dem Verlangten zugestimmt. Ich hatte ihn verlangt, weil mich ein gewisser Drang meines Herzens dazu trieb. Das sah ich wohl trotz meiner Jugend schon ein, daß ich nicht alle Wissenschaften würde erlernen können, aber was und wie viel ich lernen würde, das war mir ebenso unbestimmt, als mein Gefühl unbestimmt war, welches mich zu diesen Dingen trieb. Mir schwebte auch nicht ein besonderer Nutzen vor, den ich durch mein Bestreben erreichen wollte, sondern es war mir nur, als müßte ich so tun, als liege etwas innerlich Gültiges und Wichtiges in der Zukunft. Was ich aber im Einzelnen beginnen und an welchem Ende ich die Sache anfassen sollte, das wußte weder ich noch wußten es die meinigen. Ich hatte nicht die geringste Vorliebe für das eine oder das andere Fach, sondern es schienen alle anstrebenswert, und ich hatte keinen Anhaltspunkt, aus dem ich hätte schließen können, dass ich zu irgendeinem Gegenstande eine hervorragende Fähigkeit besäße, sondern es erschienen mir alle nicht unüberwindlich. Auch meine Angehörigen konnten kein Merkmal finden, aus dem sie einen ausschließlichen Beruf für eine Sache in mir hätten wahrnehmen können. Nicht die Ungeheuerlichkeit, welche in diesem Beginnen lag, war es, was die Leute meinem Vater übel nahmen, sondern sie sagten, er hätte mir einen Stand, der der bürgerlichen Gesellschaft nützlich ist, befehlen sollen, damit ich demselben meine Zeit und mein Leben widme und einmal mit dem Bewusstsein scheiden könne, meine Schuldigkeit getan zu haben. Gegen diesen Einwurf sagte mein Vater, der Mensch sei nicht zuerst der menschlichen Gesellschaft wegen da, sondern seiner selbst willen. Und wenn jeder seiner selbst willen auf die beste Art da sei, so sei er es auch für die menschliche Gesellschaft. Wen Gott zum besten Maler auf dieser Welt geschaffen hätte, der würde der Menschheit einen schlechten Dienst tun, wenn er etwa ein Gerichtsmann werden wollte. Wenn er der größte Maler wird, so tut er auch der Welt den größten Dienst, wozu ihn Gott erschaffen hat. Dies zeige sich immer durch einen innern Drang an, der einen zu einem Dinge führt und dem man folgen soll. Wie könnte man denn sonst auch wissen, wozu man auf der Erde bestimmt ist, ob zum Künstler, zum Feldherrn, zum Richter, wenn nicht ein Geist da wäre, der es sagt und der zu den Dingen führt, in denen man sein Glück und seine Befriedigung findet? Gott lenkt es schon so, daß die Gaben gehörig verteilt sind, so daß jede Arbeit getan wird, die auf der Erde zu tun ist, und daß nicht eine Zeit eintritt, in der alle Menschen Baumeister sind. In diesen Gaben liegen dann auch schon die gesellschaftlichen. Und bei großen Künstlern, Rechtsgelehrten, Staatsmännern sei auch immer die Billigkeit, Milde, Gerechtigkeit und Vaterlandsliebe. Und aus solchen Männern, welche ihren innern Zug am weitesten ausgebildet, seien auch in Zeiten der Gefahr am öftesten die Helfer und Retter ihres Vaterlandes hervorgegangen. Es gibt solche, die sagen, sie seien zum Wohle der Menschheit Kaufleute, Ärzte, Staatsdiener geworden, aber in den meisten Fällen ist es nicht wahr. Wenn nicht der innere Beruf sie dahin gezogen hat, so verbergen sie durch ihre Aussage nur einen schlechteren Grund, nämlich, dass sie den Stand als ein Mittel betrachteten, sich Geld und Gut und Lebensunterhalt zu erwerben. Oft sind sie auch, ohne weiter über eine Wahl mit sich zu Rate zu gehen, in den Stand geraten oder durch Umstände in ihn gestoßen worden und nehmen das Wohl der Menschheit in den Mund, das sie bezweckt hätten, um nicht ihre Schwäche zu gestehen. Dann ist noch eine eigene Gattung, welche immer von dem öffentlichen Wohle spricht. Das sind die, welche mit ihren eigenen Angelegenheiten in Unordnung sind. Sie geraten stets in Nöte, haben stets Ärger und Unannehmlichkeiten, und zwar aus ihrem eigenen Leichtsinne. Und da liegt es ihnen als Ausweg neben der Hand, den öffentlichen Zuständen ihre Lage Schuld zu geben und zu sagen, sie wären eigentlich recht auf das Vaterland bedacht und sie würden alles am besten in demselben einrichten. Aber wenn wirklich die Lage kömmt, daß das Vaterland sie beruft, so geht es dem Vaterlande, wie es früher ihren eigenen Angelegenheiten gegangen ist. In Zeiten der Verirrung sind diese Menschen die selbstsüchtigsten und oft auch grausamsten. Es ist aber auch kein Zweifel, daß es solche gibt, denen Gott den Gesellschaftstrieb und die Gesellschaftsgaben in besonderem Maße verliehen hat. Diese widmen sich aus innerem Antriebe den Angelegenheiten der Menschen, erkennen sie auch am sichersten, finden Freude in den Anordnungen und opfern oft ihr Leben für ihren Beruf. Aber in der Zeit, in der sie ihr Leben opfern, sei sie lange oder sei sie ein Augenblick, empfinden sie Freude, und diese kömmt, weil sie ihrem innern Andrange nachgegeben haben. Gott hat uns auch nicht bei unseren Handlungen den Nutzen als Zweck vorgezeichnet, weder den Nutzen für uns noch für andere, sondern er hat der Ausübung der Tugend einen eigenen Reiz und eine eigene Schönheit gegeben, welchen Dingen die edlen Gemüter nachstreben. Wer Gutes tut, weil das Gegenteil dem menschlichen Geschlechte schädlich ist, der steht auf der Leiter der sittlichen Wesen schon ziemlich tief. Dieser müsste zur Sünde greifen, sobald sie dem menschlichen Geschlechte oder ihm Nutzen bringt. Solche Menschen sind es auch, denen alle Mittel gelten und die für das Vaterland, für ihre Familie und für sich selber das Schlechte tun. Solche hat man zu Zeiten, wo sie im Großen wirkten, Staatsmänner geheißen. Sie sind aber nur Afterstaatsmänner, und der augenblickliche Nutzen, den sie erzielten, ist ein Afternutzen gewesen und hat sich in den Tagen des Gerichtes als böses Verhängnis erwiesen. Daß bei dem Vater kein Eigennutz herrschte, beweist der Umstand, daß er im Rate der Stadt ein öffentliches Amt unentgeltlich verwaltete, daß er öfter die ganze Nacht in diesem Amte arbeitete und daß er bei öffentlichen Dingen immer mit bedeutenden Summen an der Spitze stand. Er sagte, man solle mich nur gehen lassen. Es werde sich aus dem Unbestimmten schon entwickeln, wozu ich taugen werde und welche Rolle ich auf der Welt einzunehmen hätte. Ende von Eigennutz und Vaterland aus Der Nachsommer von Adalbert Stifter. Schuldämmerung aus Der grüne Heinrich, zweite Fassung, von Gottfried Keller, 1879. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Gottfried Keller, Der grüne Heinrich. Neuntes Kapitel, Schuldämmerung. Ich hatte mich nunmehr in der Schule zurechtgefunden und befand mich wohl in derselben, da das erste Lernen rasch aufeinanderfolgte und täglich fortschritt. Auch die Einrichtung der Schule hatte viel Kurzweiliges. Ich ging gern und eifrig hinein. Sie bildete mein öffentliches Leben und war mir ungefähr, was den Alten die Gerichtsstätte und das Theater. Es war keine öffentliche Anstalt, sondern das Werk eines gemeinnützigen Vereins und dazu bestimmt, bei dem damaligen Mangel guter unterer Volksschulen den Kindern dürftiger Leute eine bessere Erziehung zu verschaffen. Und sie hieß daher Armenschule. Die Pestalozzi-Lancastersche Unterrichtsweise wurde angewendet, und zwar mit einem Eifer und einer Hingebung, welche gewöhnlich nur Eigenschaften von leidenschaftlichen Privatschulmännern zu sein pflegen. Mein Vater hatte bei seinen Lebzeiten für die Einrichtung und für die Ergebnisse dieser Anstalt, die er zuweilen besuchte und in Augenschein nahm, geschwärmt und oft den Entschluss ausgesprochen, meine ersten Schuljahre in derselben verfließen zu lassen, schon darin eine Erziehungsmaßregel suchend, daß ich mit den ärmsten Kindern der Stadt meine frühsten Jugendjahre zubrächte und aller Kastengeist und Hochmut so im Keime erstickt würden. Diese Absicht war für meine Mutter ein heiliges Vermächtnis und erleichterte ihr die Wahl der ersten Schule für mich. In einem großen Saale wurden etwa 100 Kinder unterrichtet, zur Hälfte Knaben, zur Hälfte Mädchen, vom 5. bis zum 12. Jahre. 6 lange Schulbänke standen in der Mitte, von dem einen Geschlechte besetzt. Jede bildete eine Altersklasse, und davor stand ein vorgeschrittener Schüler von 11 bis 12 Jahren und unterrichtete die ganze Bank, welche ihm anvertraut war, indessen das andere Geschlecht in Halbkreisen um 6 Pulte herumstand, die längs den Wänden angebracht waren. Inmitten jedes Kreises saß auf einem Stühlchen ebenfalls ein unterrichtender Schüler oder eine Schülerin. Der Hauptlehrer thronte auf einem erhöhten Katheder und übersah das Ganze. 2 Gehilfen standen ihm bei, machten die Runde durch den ziemlich düstern Saal, hier und dort einschreitend, nachhelfend und die gelehrtesten Dinge selbst beibringend. Jede halbe Stunde wurde mit dem Gegenstande gewechselt. Der Oberlehrer gab ein Zeichen mit einer Klingel, und nun wurde ein treffliches Manöver ausgeführt, mittelst dessen die 100 Kinder in vorgeschriebener Bewegung und Haltung immer nach der Klingel aufstanden, sich kehrten, schwenkten und durch einen wohlberechneten Marsch in einer Minute die Stellung wechselten, so daß die früher 50 Sitzenden nun zu stehen kamen und umgekehrt. Es war immer eine unendlich glückliche Minute, wenn wir, die Hände reglementarisch auf dem Rücken verschränkt, die Knaben bei den Mädchen vorbeimarschierten und unsern soldatischen Schritt gegen ihr Gänsegetrippel hervorzuheben suchten. Ich weiß nicht, war es eine artige, herkömmliche Nachlässigkeit oder gar eine Absicht, daß es erlaubt war, Blumen mitzubringen und während des Unterrichts in den Händen zu halten. Wenigstens habe ich diese hübsche Lizenz in keiner andern Schule mehr gefunden. Aber es war immer gut anzusehen während des lustigen Marsches, wie fast jedes Mädchen eine Rose oder eine Nelke in den Fingern auf dem Rücken hielt, während die Buben die Blumen im Munde trugen wie Tabakspfeifen oder dieselben Burschikos hinter die Ohren steckten. Es waren alles Kinder von Holzhackern, Tagelöhnern, armen Schneidern, Schustern und von almosengenössigen Leuten. Bessere Handwerker durften ihres Ranges und Kredits wegen die Schule nicht benutzen. Daher war ich der best- und reinlichst gekleidete unter den Buben und galt für halb vornehm, obgleich ich bald sehr vertraulich war mit den buntscheckig geflickten armen Teufeln, ihren Sitten und Gewohnheiten, sofern sie mir nicht allzu fremd und unfreundlich waren. Denn obgleich die Kinder der Armen nicht schlimmer und etwa boshafter sind als die der Reichen oder sonst Geborgenen, im Gegenteil eher unschuldiger und gutmütiger, so haben sie doch manchmal grinsende Derbheiten in ihren Gebärden, welche mich bei einigen Mitschülern abstießen. Die Kleidung, welche ich damals erhielt, war grün, da meine Mutter aus den Uniformstücken des Vaters eine Tracht für mich schneiden ließ, für den Sonntag einen Anzug und für die Werktage einen. Auch fast alle nachgelassenen bürgerlichen Gewänder waren von grüner Farbe. Bis zu meinem 12. Jahre aber reichte der Nachlass zur Herstellung von grünen Jacken und Röcklein aus, bei der großen Strenge und Aufmerksamkeit der Mutter für Schonung und Reinhaltung der Kleider, so daß ich von der unveränderlichen Farbe schon früh den Namen Grüner Heinrich erhielt und in unserer Stadt trug. Als solcher machte ich in der Schule und auf der Gasse bald eine bekannte Figur und benutzte meine grüne Popularität zur steten Fortsetzung meiner Beobachtung und chorartiger Teilnahme an allem, was geschah und gehandelt wurde. Ich drang mit den verschiedensten Kindern, je nach Bedürfnis und Laune, in die elterlichen Häuser und war als ein vermeintlich stilles, gutes Kind gern gesehen, während ich mir genau den Haushalt und die Gebräuche der armen Leute ansah und dann wieder wegblieb, um mich in mein Hauptquartier bei der Frau Margret zurückzuziehen, wo es am Ende immer am meisten zu sehen gab. Sie freute sich, daß ich bald imstande war, nicht nur das Deutsche geläufig vorlesen, sondern auch die in ihren alten Büchern häufigen lateinischen Lettern erklären zu können, sowie die arabischen Zahlen, die sie nie verstehen lernte. Ich verfertigte ihr auch allerlei Notizen in Frakturschrift auf Papierzettel, welche sie aufbewahren und bequem lesen konnte, und wurde auf diese Weise ihr kleiner Geheimschreiber. Schon sah sie, die mich für ein großes Genie hielt, einen ihrer zukünftigen klugen Glückmacher in mir und war im Voraus meiner glänzenden Laufbahn froh. Wirklich machte mir das Lernen weder Mühe noch Kummer, und ich war, ohne zu wissen wie, zu der Würde herangediehen, die kleineren Genossen unterrichten zu dürfen. Dieses geriet mir zu einer neuen Lust, vorzüglich weil ich, ausgerüstet mit der Macht zu lohnen und zu strafen, kleine Schicksale kombinieren, Lächeln und Tränen, Freund und Feindschaft hervorzaubern konnte. Sogar die Frauenliebe spielte ihre ersten schwachen Morgenwölkchen dazwischen. Wenn ich in einem Halbkreise von 9 bis 10 kleinen Mädchen saß, so war der erste, ehrenvollste Platz bald zunächst meiner Seite, bald war es der letzte, je nach der Gegend, in dem großen Saale. So geschah es, daß ich die Mädchen, welche ich gern sah, entweder fortwährend oben hielt in der Region des Ruhmes und der Tugend, oder aber sie stets niederdrückte in die dunkle Sphäre der Sünde und der Vergessenheit, in beiden Fällen immer zunächst meinem tyrannischen Herzen. Dieses wurde selbst reichlich mitbewegt, wenn ich oft von der ohne Verdienst erhobenen Schönen kein Lächeln des Dankes erhielt, wenn sie die unverdiente Ehre hinnahm, als ob sie ihr gebührte, und es mir durch mutwillige, rücksichtslose Streiche unendlich erschwerte, sie auf der glatten Höhe zu halten, ohne auffallende Ungerechtigkeit. Nur zwei Dinge waren mir in dieser Schule quälend und unheimlich und sind eine unliebliche Erinnerung geblieben. Das eine war die düstere, kriminalistische Weise, in welcher die Schuljustiz gehandhabt wurde. Es lag dies teils noch im Geiste der alten Zeit, an deren Grenze wir standen, teils in einer Privatliebhaberei der Personen und harmonierte übel mit dem übrigen guten Ton. Es wurden ausgesuchte peinliche und infamierende Strafen angewendet auf dies zarte Lebensalter, und es verging fast kein Monat ohne eine feierliche Exekution an irgendeinem armen Sünder. Zwar wurden meistens wirkliche Bösewichte betroffen, es war aber immerhin verkehrt, indem es die Kinder zu einem frühen, geläufigen Verdammen hinführte. So schon ist es eine seltsame Erscheinung, daß die Kinder, selbst wenn sie das Bewusstsein des gleichen Fehlers in sich haben, aber verschont geblieben sind, ein bestraftes und bezeichnetes verachten, verfolgen und verhöhnen, bis die letzten Wirkungen verklungen oder die Verfolger selbst in das Netz gefallen sind. Solange das goldene Zeitalter nicht gekommen, müssen kleine Buben geprügelt werden. Allein einen widerlichen Eindruck machte es, wenn ein unglücklicher Sünder, nach gehaltener Standrede, in ein abgelegenes Zimmer geführt, dort ausgezogen, auf eine Bank gelegt und abgehauen wurde. Oder als einmal ein ziemlich großes Mädchen mit einer umgehängten Tafel auf einem hohen Schranke sitzen mußte, einen ganzen Tag lang. Ich hatte tiefes Mitleid mit ihr, obgleich sie etwas Großes begangen haben mochte. Vielleicht war sie auch unschuldig verurteilt. Ein paar Jahre später ertränkte sich das gleiche Mädchen während des Konfirmationsunterrichtes. Ich weiß nicht mehr weshalb, erinnere mich aber noch der trauernden Teilnahme, welche ich für die Tote hegte, als ich sie zu Grabe tragen sah, gefolgt von einer großen Schar weißgekleideter Mädchen zwischen 5 und 16 Jahren, welche Blumen trugen. Man erwies ihr, ungeachtet ihres unchristlichen Todes, diese Ehre ihrer Jugend wegen, weil man zugleich das grelle Ereignis damit verhüllen und mäßigen konnte. Die andere peinliche Erinnerung an jene Schulzeit sind mir der Katechismus und die Stunden, während deren wir uns damit beschäftigen mussten. Ein kleines Buch voll hölzerner, blutloser Fragen und Antworten, losgerissen aus dem Leben der biblischen Schriften, nur geeignet, den dürren Verstand bejahrter und verstockter Menschen zu beschäftigen, musste während der so unendlich scheinenden Jugendjahre in ewigem Wiederkäuen auswendig gelernt und in verständnislosem Dialoge hergesagt werden. Harte Worte und harte Bußen waren die Aufklärungen, beklemmende Angst, keines der dunklen Worte zu vergessen, die Anfeuerung zu diesem religiösen Leben. Einzelne Psalmstellen und Liederstrophen, ebenfalls aus allem Zusammenhange gezerrt und deshalb unlieber einzuprägen als ein ganzes organisches Gedicht, verwirrten das Gedächtnis, anstatt es zu üben. Wenn man diese gegen die verwilderte Sündhaftigkeit ausgewachsener Menschen gerichteten vierschrötigen nackten Gebote neben den übersinnlichen und unfasslichen Glaubenssätzen gereiht sah, so fühlte man nicht den Geist wehen einer sanften menschlichen Entwicklung, sondern den schwülen Hauch eines rohen und starren Barbarentums, wo es einzig darauf ankommt, den jungen, zarten Nachwuchs auf der schnell und zwangbleiche so früh als möglich für den ganzen Umfang des bestehenden Lebens und Denkens fertig und verantwortlich zu machen. Die Pein dieser Disziplin erreichte ihren Gipfel, wenn mehrere Male im Jahre die Reihe an mich kam, am Sonntage in der Kirche vor der ganzen Gemeinde mit lauter, vernehmlicher Stimme das wunderliche Zwiegespräch mit dem Geistlichen zu führen, welcher in weiter Entfernung von mir auf der Kanzel stand und wo jedes Stocken und Vergessen zu einer Art Kirchenschande gereichte. Viele Kinder schöpfen zwar gerade aus dieser Sitte die Kunst, mit Salbung und Zungengeläufigkeit, wohl gar mit ihrer Frechheit, zu prunken, und der Tag geriet ihnen immer zu einem Triumph- und Freudentag. Gerade bei diesen erwies es sich aber jederzeit, daß alles eitel Schall und Rauch gewesen. Es gibt geborene Protestanten, und ich möchte mich zu diesen zählen, weil nicht ein Mangel an religiösem Sinne, sondern, freilich mir unbewusst, ein letztes feines Räuchlein verschollener Scheiterhaufen, durch die hallende Kirche schwebend, mir den Aufenthalt widerlich machte, wenn die eintönigen Gewaltsätze hin und her geworfen wurden. Nicht, als ob ich mir einbilden wollte, ein scharfsinnig polemisches Wunderkind gewesen zu sein, sondern es war einzig Sache des angeborenen Gefühles. So wurde ich gewaltsam auf meinen Privatverkehr mit Gott zurückgedrängt, und ich beharrte auf meiner Sitte, meine Gebete und Verhandlungen selbst zu bestreiten, nach meinem Bedürfnisse und sie auch in Ansehung der Zeit nur dann anzuwenden, wenn ich ihrer bedurfte. Einzig das Vaterunser wurde morgens und abends regelmäßig, aber lautlos gebetet. Aber auch aus meinem innern und äußern Spiel- und Lustleben wurde der liebe Gott verdrängt und konnte weder durch die Frau Margret noch durch meine Mutter darin erhalten werden. Für lange Jahre wurde mir der Gedanke Gottes zu einer prosaischen Vorstellung, in dem Sinne, wie die schlechten Poeten das wirkliche Leben für prosaisch halten, im Gegensatze zu dem Erfundenen und Fabelhaften. Das Leben, die sinnliche Natur, waren merkwürdigerweise mein Märchen, in dem ich meine Freude suchte, während Gott für mich zu der notwendigen, aber nüchternen und schulmeisterlichen Wirklichkeit wurde, zu welcher ich nur zurückkehrte wie ein müdgetummelter, hungriger Knabe zur alltäglichen Haussuppe und mit der ich so schnell fertig zu werden suchte als möglich. Solches bewirkte die Art und Weise, wie die Religion und meine Kinderzeit zusammengekuppelt wurden. Wenigstens kann ich mich, trotzdem, dass jene ganze Zeit wie ein heller Spiegel vor mir liegt, nicht entsinnen, dass ich vor dem Erwachen der Vernunft je einen Andachtschauer, wenn auch noch so kindlich, empfunden hätte. Ich betrachte diese halb gottlose Zeit gerade der weichsten und bildsamsten Jahre, welche deren wohl 7 bis 8 andauerte, als eine kalte, öde Strecke und weise die Schuld einzig auf den Katechismus und seine Handhaber. Denn wenn ich recht scharf in jenen vergangenen, dämmerhaften Seelenzustand zurückzudringen versuchte, so entdecke ich wohl noch, daß ich den Gott meiner Kindheit nicht liebte, sondern nur brauchte. Jetzt erst wird mir der trübe, kalte Schleier ganz deutlich, welcher über jener Zeit liegt und mir dazumal die Hälfte des Lebens verhüllte, mich blöde und scheu machte, daß ich die Leute nicht verstand und mich selbst nicht zu erkennen geben konnte, so daß die Erzieher vor mir standen als vor einem Rätsel und sagten: »Dieses ist ein seltsames Gewächs, man weiß nicht viel damit anzufangen.« Ende von Schuldämmerung von Gottfried Keller. Eine Negergeschichte von Oskar Panizza. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erst ganz kurz hatte ich mich in einer der östlichen Vorstädte Hamburgs als Arzt und junger Anfänger niedergelassen. Der große Weltverkehr dieser Seestadt hatte stets einen eigentümlichen Reiz auf mich ausgeübt. Durch billiges Honorar und unentgeltliche Armenbehandlung hatte ich mir bald eine zahlreiche Klientel, freilich meist geringe Leute, herangezogen. Ich wohnte ganz frei, fast wie auf dem Land. Ich hatte den Sommer als ersten Aufenthalt gewählt, um von der mir noch ganz fremden Stadt, meinem künftigen Aufenthaltsort, einen möglichst günstigen Eindruck zu bekommen. Auf einer großen Wiese vor meinen Fenstern lagerten immer große Karawanen oder kleine Trupps seltener Tiere oder fremdartiger Menschen, die meist von London herübergekommen waren und hier ihren weiteren Verschickungen ins Innere Europas warteten. Ganz in meiner Nähe lag auch die Irrenanstalt. Es war ein schöner Junimorgen. Meine Sprechstunde sollte eben beginnen. An der Türe, die zum Wartezimmer führte, hörte ich ein seit einer Viertelstunde immer wachsendes Summen und Schwirren unterbrochen von Kindergeschrei, von dort wartenden, meist ärmeren Leuten, als plötzlich die Türe meines Wohnzimmers, die zum Hausgang führte, mit einem energischen Griff aufgerissen wurde und ein Neger zu mir ins Zimmer trat. Gleich hinter dem Neger kam mein Aufwartemädchen mit besorgten Blicken hereingestürmt, um mir das unreglementmäßige Eintreten des Fremden zu erklären und zu entschuldigen. Ohne sich irgendwie abhalten zu lassen, sei der schwarze Mensch, als er meinen Namen an der Zimmertüre gelesen, an ihr vorbeigeschossen und habe die Türe aufgerissen. So oder ähnlich drückte sie sich aus. Ich erwog, welche Bestürzung der schwarze Mensch im Wartezimmer, wo sich Kinder befanden, verursacht haben würde, und, indem ich mein Wartemädchen beruhigte und abtreten ließ, forderte ich den Neger mit einer freundlichen Handbewegung zum Sitzen auf. Dieser Mensch hatte mich aber bereits mit einer Flut von Phrasen und einem Durcheinander von Kauderwelsch übergossen. »Hello, sind Sie der Doktor?« »You are the Doctor.« »Jawohl.« »Ich habe Ihnen eine wichtige Konsultation vorzutragen. Ich habe Ihnen eine sehr wichtige Mitteilung, eine sehr erfreuliche Mitteilung zu machen. Sehr wichtig und sehr erfreulich vor mich. Ich weiß nicht, ob auch vor Sie. Aber ich glaube, dass Sie ein guter Doktor sind. Der hat ein Herz. At least I presume. Sie werden kaum glauben, was ich Ihnen werde erzählen. Das heißt, Sie können kaum glauben, wenn Sie gesunde Kopf haben.« »Ich meine, Sie werden höchstwahrscheinlich nicht glauben, aber es ist doch wahr, es ist furchtbar wahr, es ist fast zu toll, um wahr zu sein. I'm a nigger, that is, I've been a nigger, ich habe Neger gewesen, ich bin Neger gewesen, ich bin Neger nicht mehr.« Ich muss hier den Leser auf einen Punkt aufmerksam machen. Der Neger, der hier vor mir stand und sich um keinen Preis setzen wollte, war schwarz. Dies wird vielleicht manchem als eine höchst überflüssige Bemerkung erscheinen. Sie ist es aber nicht, wie der Leser am Schlusse dieser absonderlichen Sprechzimmerdebatte, womit die Geschichte überhaupt zu Ende ist, erkennen wird. Ich füge hinzu, der Neger war nicht nur schwarz, es fehlten auch jene bräunlichen Tinten und helleren Flecken, wie man sie bei den etwas entfernter vom Äquator wohnenden Stämme findet. Der Mann war ganz schwarz, jene Schwärze mit bläulichem Anhauch, wie es bei uns ein frisch gewichstes Ofenrohr darbietet, mit einem Wort ein echter Sudanneger. Er war abendländisch gekleidet, trug einen hellkarierten doppelten Überzieher im englischen Schnitt, einen eleganten braunen, fassonierten Filzhut, keine Handschuhe, dicke, auffallend große Stiefel, die er fertig gekauft zu haben schien, und in Unkenntnis ihres Baus rechts und links verwechselt hatte, die ganze Gestalt kräftig, untersetzt, das Gesicht bartlos, wulstige Lippen, breitgequetschte Nase, ein großes, sprechendes Auge, kurze, aber gut entwickelte Stirn und, ich wiederhole nochmals, die Haut ganz schwarz. Ich muss sagen, das Erscheinen dieses Menschen in meiner Sprechstunde war mir nicht besonders angenehm. Der wilde, schwarzblütige Pathos, mit dem er sich, wie der Leser bemerkt haben wird, ziemlich aufdringlich bei mir eingeführt hatte, ließ mich befürchten, ich möchte nicht so rasch mit ihm fertig werden. Inzwischen war es 1 Uhr geworden. Im Wartezimmer neben drängte und stieß es an die Türe. Es war jedenfalls schon voll, und fortwährend klingelte es, und es kamen neue Patienten. Auf der anderen Seite beunruhigte mich der Gedanke, dass ich in orientalischen Krankheiten und unter den Tropen vorkommenden Leiden höchst ungenügend orientiert war. In Negerpathologie wusste ich nun schon gar nichts. Die Suada, die der Mann mit einer heftigen Gestikulation hervorbrachte, ließ sogleich erkennen, dass er ursprünglich englische Kulturverhältnisse durchgemacht und dann erst von hier aus sich das Deutsche angeeignet hatte, welches er mit englischem Akzent sprach. Das Hauptleiden der Engländer, wenn sie sich in tropischen Gegenden aufhalten, sagte ich mir rasch, ist das Saufen. Sie leiden alle an der Leber. Und die erste Leidenschaft, die wilde, unzivilisierte Völker, bei ihrer Berührung mit Abendländern diesen nachahmen, ist der Schnapsgenuss. Vielleicht, dachte ich mir, leidet der Mann an der Leber. Und in diesem Sinne unterbrach ich das unaufhörliche Kauderwelsch dieses Menschen, das ich dem Leser unmöglich alles vorführen kann, mit den Worten: »Mein lieber Freund, sind Sie krank? Wo fehlt es Ihnen?« »Krank?« replizierte mein schwarzes Vis-à-vis sehr heftig und riss die Augen auf. »Krank? Nein, ich sei nicht krank. Ich bin ganz gesund, gesünder als vorher.« »Ja, was wollen Sie denn dann von mir?« frug ich etwas ärgerlich. »Bitte, Doktor, haben Sie gute Herz und hören Sie mich an.« In diesem Moment kam mir der Gedanke, dass der Bursche ein Almosen verlangte und, um dasselbe möglichst groß ausfallen zu machen, im Begriff sei, mir eine Schicksalstragödie zu erzählen. Ich griff daher in mein Portemonnaie, nahm ein kleines Geldstück und hielt es ihm hin. »Was haben Sie, Doktor?« frug der Neger und wich vor meiner Hand zurück. »Eine Kleinigkeit für Sie, um Ihnen zu helfen.« »Geld?« schrie er. »Ich brauche kein Geld, hab ich selbst Geld,« und hieb mit der rechten, übermäßig großen Hand auf seine rechte Hosentasche. »Geld ist Schmutz«, fügte er hinzu und holte mit der enormen schwarzen Pratze einen Haufen Münzen aus der Hosentasche und hielt sie mir zitternd vor das Gesicht. »Hier, Doktor, wollen Sie Geld? Geld ist Schmutz«, schnaubte der Neger und war einen Schritt näher auf mich zugekommen, mich mit den weißen Kugeln seiner Augen bedrohlich beobachtend. Wie ich diese schwarze Hohlhand, in der bunt durcheinander Gold, Silber und Kupferstücke von nicht unbeträchtlichem Wert lagen, vor meinen Augen zittern sah und sah die kittgelben, schmutzigen Nägel und die affenartige Krümmung derselben und roch den eigentümlichen Negerschweiß, kam mir das Gefühl, ich befände mich einem Tier gegenüber, welches mich jeden Moment mit einem Schlag seiner Pranke zerschmettern könne. Ich beschloss daher, so sanft wie möglich diesem erregten Menschen gegenüber zu verfahren. »Seit 2 Jahren war ich Exzentrik Dancer im Royal Garden in London, Doktor, und hab viel schmutzig Geld gemacht«, nahm mein Besucher den Diskurs wieder auf und zeigte vor Freude die 2 Reihen seiner großkalibrigen Zähne, denn die Bestürzung, in die er mich gebracht hatte, war ihm nicht entgangen. »Sagen Sie mir, wo es Ihnen fehlt«, begann ich nun meinerseits sehr ruhig und entgegenkommend, »damit ich Ihnen helfen kann. Da drinnen warten einige 50 Personen, fügte ich hinzu, auf die geschlossene Tür des Wartezimmers weisend. »All right«, sagte der Neger, brachte das Riesenstück Fleisch mit den gelben Fingernägeln leer wieder aus der rechten Hosentasche zurück, trat einen Schritt weg, stellte sich in Positur und fuhr dann fort. »Ich bin aus Pululi.« »Von mir aus, wo der Pfeffer wächst«, entgegnete ich missmutig und stand vom Stuhl auf. »Nein, nicht von Pfefferküste«, replizierte der Schwarze mit einer heftigen Gestikulation, ohne meine Wendung verstanden zu haben. »Pfefferküste ist weit gegen Sonnenuntergang.« »Weiter, weiter, weiter, damit wir zu Ihrer Krankheit kommen. Ich war der erste Tanzer in mein Dorf. Wir tanzen auf Holzschuhen und singen sehr schöne Lieder dazu. So.« In diesem Moment machte der Neger einen Luftsprung, währenddessen er mit dem rechten Fuß die Decke meines ziemlich hohen Zimmers berührte, von da ein kleines Stückchen Speis mit herabnehmend. Dabei stieß er einen offenbar Freude andeutenden, lange gurgelnden, scheußlichen Laut aus und fiel zuletzt mit dem herabkommenden Fuß mit solcher Wucht auf den Boden, dass mehrere Gläser auf meinem Schreibtisch umstürzten und er selbst wie in eine Staubwolke eingehüllt schien. Im Nebenzimmer fing ein Kind heftig zu schreien an. »Ja, Doktor, ich war bester Dancer in Nikovic-Dwanga, aber zu meinem großen Unglück. Ich habe nie in Wasser gesehen, weil der große Negergeist verbietet, zu Danvölker sich in Wasser zu sehen, und Spiegel haben wir nicht. Ich habe nie in Wasser gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass ich schwarz bin. Und das Dancing hat mich in Unglück gestürzt.« »Was soll aber ich mit dem allem?« entgegnete ich. »Kommen Sie zu Ihrer Krankheit.« »Eine schöne Tag kommt ein Mann zu mir und fragt mich, ob ich will gehen zu mächtige Volk von Engländer, die am ganzen Körper Kleider tragen und Dancing und Singing in ein Haus voll mit Meer von Licht. und er zeigt mir Hand mit schmutzige Gold, so.« Und dabei griff mein schwarzer Besucher wieder in die rechte Hosentasche und hielt mir einen Haufen stinkenden Geldes in dem schwarzen Kübel seiner Hand dicht vor die Nase. Und ich traute mich nicht zurückzuweichen, aus Furcht, der Neger möchte mir noch näher auf den Leib rücken. Ich sagte nur, »Und dann?« »Ich bin gegangen mit diesem Mann, weil ich glaubte, das Geld rein ist und nicht schmutzig, und hab bestiegen ein großes englisches Schiff, und wir sind gefahren 2 Monat auf dem Meer, und während 2 Monat hab ich nicht gesehen in Wasser, weil der große Negergeist verbietet Sudanvolks, sich im Wasser zu sehen, und hab nicht gewusst, dass ich schwarz bin. Und dann wir kamen nach Liverpool.« »Weiter? Weiter, weiter«, drängte ich. »In Liverpool, Doktor, sah ich kolossal viel blinzelnde Menschen zwischen große Häuser spazieren, mit Gesicht wie Mehl und Kreide. Scheußlich, scheußlich. Weiter, weiter, haben Sie das Klima nicht vertragen?« »Klima? Was ist Klima? Luft war gut, Essen war gut, Wohnung sehr hart, aber diese Menschen mit das grinsende Gesicht und alle dicht hintereinander spazierend und mich anstarrend mit dem Kalkgesicht. Daran gewöhnt man sich doch. Oh, yes, Doktor, daran gewöhnt man sich. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Ich habe sogar Englisch gelernt. Aber einen Tag, als ich in Lancaster Street spazieren ging, schaue ich durch ein Block Wasser.« »Ein Block Wasser? Was soll das heißen?« »Ich schaue durch ein Block Wasser, welches in einem Haus ist und hinter dem die Leute hin und her gehen und schöne Sachen zum Verkaufen ausstellen. Es wird ein Schaufenster gewesen sein.« »Well, es war ein Block festes Wasser.« »Es war eine Glasscheibe.« »Well, Glas ist festes Wasser.« »Wenn Sie wollen, in Gottes Namen. Was weiter?« »Well, Doktor, ich schaue in den Block. Es war ein Versehen, weil der große Negergeist verbietet, Sudanvolk in festes Wasser zu sehen. Aber ich schaue hinein und, Doktor, was sehe ich?« »Nun, vielleicht war es gutes Spiegelglas. Sie werden sich selbst gesehen haben.« »Ein schwarzes Scheusal, ein fletschender Gorilla. Ich glaubte zuerst, ein Tier stehe im Laden und schaue heraus, aber die weißen Menschen, die darüber gingen, haben sich auch in dem Block Wasser gesehen. Und jetzt sah ich, dass ich war das scheußliche Tier. Jetzt ich wusste, dass ich schwarz war und dass abends die Engländer applaudieren, wenn ich tu Singing und Dancing, weil ich war schwarze Negertier. Und dass sie spritzten aus 100 Röhren künstliches Licht, damit sie mich besser sehen können. Mein Gott, Sie fassen die Sache höchst sonderbar auf. Auf diesen Unterschied in der Hautfarbe konnten Sie doch schon früher kommen. Ja, und jetzt habe ich gefunden Kalkgesichter von weiße Engländer und noch mehr von Engländerinnen. Sehr pretty. Ja, sehr schön. Und dann habe ich geflucht dem großen Negergeist. Der Sudanvolk hat schwarz angestrichen, und ich habe beschlossen, dass ich muss werden weiß.« »Sie haben beschlossen, weiß zu werden? Ja, das wird Ihnen wenig helfen.« »Was, Doktor? Wissen Sie nicht, dass wir haben was in unser Kopf, was alles kann ändern?« »Was haben wir in unserem Kopfe?« »Wir haben etwas, das alles kann machen, wie es will.« »Das verstehe ich nicht. Was soll das heißen?« »Well, wenn schwarze hässliche Sudanvolk hat so etwas in sein Hirn, dann muss Engländer und Deutsche auch haben.« »Ja, aber wir haben doch keinen Farbtopf, der alles anstreicht, wie wir wollen.« »Nix Farbtopf. Oder Farbtopf im Kopfe. Nix falsche Farbe. Echte Farbe.« »Ja, aber was war das Resultat Ihrer Anstrengung?« »Well, Doktor, nachdem ich 2 Monate bin jeden Tag gegangen zu dem Wasserblock und habe hineingeschaut und habe mir gesagt, Poppy, du musst weiß werden, und habe fast nichts mehr gegessen und nicht mehr geschlafen und bin so schwach geworden, dass ich konnte nicht mehr Dancing und Singing, und Mister mich hat weggeschickt und bin ganze Nächte herumgelaufen, um zu suchen einen Wasserblock zum Hineinschauen, weil nachts alle sind verschlossen. Und bin dann zum Fluss gelaufen und habe hineingeschaut, 1 Stunde, 2 Stunden, ganze Nacht. Endlich, Doktor, nach 2 Monate, nachdem ich war ein Hund und konnte nicht mehr reden und nicht schlucken und habe immer noch in meinem Kopf das helle Bild von meinem Gesicht, das wunderschöne, weiße Negerbild.« »Nun?« frug ich voller Erwartung. »Well, Doktor, nach 2 Monaten, eines Tags, plötzlich, it was a wonderful sight, ich bin geworden weiß.« »Weise oder weiß?« »Well, einem Morgen in Lancaster Street hab ich schauen in Wasserblock. Ich bin gedacht, oh, ich hab gehabt weiße Farb, wunderschöne weiße Gesicht. Oh, I tell you, Doktor, ich war schönste Mann in Liverpool, und alle Leute haben mich angeschaut, und ich bin gegangen zu meinem Master und hab gesagt, ich kann wieder dancing und singing, aber er hat mich aufs Schiff geschickt nach Hamburg.« In diesem Moment fuhr draußen vor meiner Wohnung ein Wagen vor, und ich hörte 2 Männer eilfertig vom Bock springen. Ich war von der Rede meines Besuchers fast starr geworden. Das Geräusch des Wagens hatte, wie es schien, auch ihn stutzig gemacht. Doch zitternd und glühend von der Anstrengung seiner Erzählung stand der Neger erwartungsvoll vor mir. Das Blutrot seines Gesichtes hatte seiner schwarzen Farbe die Mischung von Bronze verliehen. Die weißen Augen waren gespannt und erwartungsvoll auf mich gerichtet, aber gleichzeitig zeigte mir sein beschleunigter Atem und die furchtsame Kopfwendung nach der Tür, dass er irgendwelche Gefahr witterte, mir unbekannt woher. Inzwischen hörte ich draußen an dem Gesumme und Gemurmel an der Haustür, dass etwas Außergewöhnliches vorgegangen sein müsse. Auch das Sprechzimmer nebenan kam in Unruhe. Vielleicht hatte man einen plötzlich Verunglückten gebracht. »Ja, und womit kann ich Ihnen dienen?« frug ich jetzt mit der größten Ruhe mein Vis-à-vis. »Well, Doktor, ich bitte Sie um ein Zeugnis, dass ich bin weiß. Die schwarzen Teufel, die mich...« Ich konnte den Rest seiner Rede nicht hören, denn ich unterbrach ihn mit den Worten: »Ja, mein lieber Freund, Sie sind aber schwarz. Sie sind schwarz wie ein Sudan.« In diesem Moment fühlte ich mir die Kehle zugeschnürt, hörte einen Schrei ausstoßen, wie ihn vielleicht die Hyäne hervorbrachte, und vor meinen Augen tauchte das lechzende, blutrünstige Gesicht des Negers mit vorgetriebenen weißen Augäpfeln und heißem Atem auf. Ich hätte wohl bald die Besinnung verloren, aber gleichzeitig waren 2 Männer, beide im gleichen gestreiften Drillichanzug, ins Zimmer gestürzt, von denen der eine zum anderen sagte: »Da ist er!« Bei ihrem Anblick ließ der Neger, der mir wie ein Panther an die Kehle gesprungen war und mich zu drosseln angefangen, mich los und stürzte sich mit den Worten: »Da sind Sie, die schwarzen Teufel!« auf sie. Es entstand ein fürchterlicher Kampf zwischen den 2 uniformierten Leuten, in denen ich Irrenhauswärter erkannte, und dem herkulisch gebauten Sudanesen. Die Gold- und Silberstücke des Negers fielen, da er oftmals verkehrt in der Luft schwebte, zerstreut da und dort auf den Boden. Er schrie immer und immer wieder: »Doktor, helfen Sie mich gegen die schwarzen Teufel!« Dabei waren seine Augen derart aus ihren Höhlen getreten, dass sie das ganze mundschäumende Gesicht wie mit einem weißen Schimmer überzogen. Im Wartezimmer nebenan hatten die Kinder fürchterlich zu schreien angefangen, und bleich und entsetzt stand da in der weit offenen Zimmertür mein Aufwartemädchen. Endlich wurde der Neger überwältigt und geknebelt. Er warf mir noch einen langen, schrecklichen, weißen Blick zu. Dann ward er gepackt, hinausgetragen, in den Wagen geschoben und, »Hui da, hast du nicht gesehen«, ging's fort ins Irrenhaus. Ende von »Eine Negergeschichte« von Oskar Panizza, gelesen von Hokus Pokus. Aus dem Gebiete der Seelenkunde von Eduard Mörike. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Aus dem Gebiete der Seelenkunde von Eduard Mörike. Kurz vor den Christfeiertagen des Jahres 1833 träumte mir, ich befinde mich in einem kleinen, völlig leeren Zimmer. Die Wände waren weiß getüncht und kahl, nur sah ich auf einer derselben einen Kalender in Form eines einfachen Folioblattes angebracht. Die Schrift war allenthalben wie in weißen Nebel aufgelöst und nichts zu unterscheiden, bis auf eine Stelle, wo zwei aufeinanderfolgende Tage, der eine schwarz, der andere rot gedruckt, stark hervortraten. Der erstere war deutlich als der 24., ohne weitere Bezeichnung, der zweite weniger bestimmt angegeben, doch zeigte die Farbe offenbar einen Sonn- oder Feiertag an. Ich stand dicht vor dem Blatt und war im Hinsehen auf die schwarze Zahl sogleich von Schmerz ergriffen, denn alsbald wußte ich, daß mir jemand an diesem Tage sterben würde. Irgendeine bestimmte Person schwebte mir nicht entfernt dabei vor. Allein am 26. Dezember erhielt ich ein Schreiben aus Stuttgart mit der Nachricht, daß mein Oheim D.M. daselbst am Vorabend des Christfestes, den 24., auf der Straße von einem Hirnschlage getroffen und wenige Minuten darauf in einem fremden Haus gestorben sei. Bei meinem mehrjährigen Aufenthalte zu M., den eine jüngere Schwester mit mir teilte, lebten wir mit der Familie S. als zufällige Hausgenossen auf freundschaftlichem Fuße. Besonders aber hatte meine Schwester das innigste Verhältnis zu der Tochter. Mir war an dem täglichen Umgang der beiden vorerst nur ein sehr bescheidener Anteil vergönnt, und keines von uns dreien konnte ahnen, daß mir 6 Jahre später in dieser neuen Freundin eine Frau geschenkt sein sollte. Sie mit den ihren wohnte in dem zweiten, wir Geschwister im ersten Stockwerk. Einst in der Nacht, es mochte 11 Uhr sein, ich hatte schon einige Zeit, und zwar in vollkommener Ruhe geschlafen, erweckte mich ein plötzliches Gefühl, als wenn mir kalte, schwere Tropfen gewaltsam in das Gesicht gespritzt würden. Ich glaubte, ihren Fall zugleich auf dem Deckbett zu hören. Ich fühlte nach der Nässe auf der Haut, auf Kissen und Decken umher. Da aber alles durchaus trocken war, beruhigte ich mich mit dem Gedanken, es müsse Einbildung gewesen sein, obwohl ich nie mit so viel Schein der Wirklichkeit geträumt zu haben glaubte. Den andern Tag erzählte ich die Sache in Gegenwart der Freundin. Sie war sichtlich dabei bestürzt und nachdenklich. Wir drangen vergeblich in sie, ob ihr irgendeine fatale Bedeutung oder sonst eine Erklärung dieses Vorkommens beigehe. Erst späterhin bekannte sie der Schwester Folgendes. Sie hatte jene Nacht bei ihrem Vater, der an einer schmerzhaften Krankheit dem Tod entgegenging, zu wachen, verweilte aber zur gedachten Stunde noch allein auf ihrem Zimmer. In einer ungewöhnlich erhöhten Stimmung, begünstigt durch die Einsamkeit und die tiefe nächtliche Stille, verrichtete sie ihr Gebet, in welches sie nächst ihren Angehörigen auch uns einschloß. Zuletzt griff sie, als Katholikin, nach dem geweihten Wasser und sprengte, was sie sonst nie tat, für jedes Einzelne besonders der Reihe nach und in der Richtung, wo die Lagerstätte eines jeden war, einige Tropfen in die Luft. Hiernach erklärte sich das Rätsel einfach aus einem momentanen Fernsehen der Seele im schlafenden, völlig gesunden Zustand. Die Seele bekam, oder gab vielmehr sich selbst, ihre Wahrnehmung sinnlich durch einen scheinbar äußeren Eindruck zu fühlen. Ende von »Aus dem Gebiet der Seelenkunde« von Eduard Mörike, gelesen von Hokus Pokus. Das Wagner-Theater in Bayreuth von Otto Gumbrecht aus »Die Gartenlaube« 1873. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Das Wagner-Theater in Bayreuth von Otto Gumbrecht aus »Die Gartenlaube« 1873. Noch stolzer als auf seinen toten Jean Paul ist gegenwärtig Bayreuth auf seinen lebendigen Richard Wagner. Es erblickt in ihm die Gewähr einer glänzenden Zukunft, erwartet von ihm gewaltige Taten, welche mit einem bunten, festlichen Getümmel froher Gäste von nah und fern die stille, dem Weltverkehr entrückte Stadt erfüllen sollen. Für diese hat, was er in ihrer Mitte ins Werk zu setzen gedenkt, nicht nur künstlerische, sondern auch erhebliche materielle Bedeutung. Welche einflussreiche Rolle der Dichterkomponist unter seinen getreuen Bayreuthern spielt, dass er ihnen der Licht- und Wärme spendende Mittelpunkt ist, es macht sich dem Fremden gleich in den ersten Stunden bemerklich. In den Schaufenstern begegnet man auf Schritt und Tritt seinem Bilde, überall seinem Namen in den Spalten der Lokalpresse. Jedes Kind weiß zu erzählen, daß er einstweilen draußen in der Fantasie wohnt. Anmerkung des Sprechers: Das Schloss Fantaisie ist eine markgräfliche Sommerresidenz nahe bei Bayreuth. Bis das eigene, mit dem Gelde seines freigebigen Königs zu errichtende Haus für ihn bereit sein wird. Noch bei einem anderen Bau ist er der oberste Leiter und Werkmeister. Auf städtischem Grund und Boden soll sich nach seiner Angabe ein neues Theater erheben, mit dem es eine ganz besondere Bewandtnis hat. Von allen übrigen Bühnen unterscheidet sich dieser Kunsttempel sowohl durch die Art seiner Entstehung wie durch die äußere Anlage und innere Einrichtung, endlich nicht minder durch seine Bestimmung. Zunächst über die letztere einige Worte. Wagner beabsichtigt bekanntlich, das von ihm erst in zahlreichen ästhetischen Abhandlungen umschriebene, später praktisch in Angriff genommene Kunstwerk der Zukunft mit seinem Ring der Nibelungen zu krönen. Dieses Festspiel hat den Umfang von 4 gewöhnlichen Opern, es besteht nämlich aus ebenso vielen äußerlich getrennten, aber innerlich eng zusammenhängenden Stücken. 2, darunter das Rheingold und die Walküre, sind schon in München zur Aufführung gelangt. Von dem dritten, Siegfried, liegt die Partitur vor. Das letzte, Götterdämmerung, geht seiner Vollendung noch entgegen. Das ganze Werk ist aber darauf berechnet, an 4 einander unmittelbar folgenden Tagen zur Darstellung zu gelangen, und da unsere Theater zu einem solchen Unternehmen sich schwerlich entschließen würden, musste sein Autor bedacht sein, sich selbst den geeigneten Schauplatz herzurichten. Und nicht bloß durch seine Ausdehnung, auch durch den befremdlichen Inhalt entzieht sich dies Festspiel der herkömmlichen Bühnenpraxis. Im Gegensatz zu allen bisherigen Bearbeitungen des schon wiederholt von unseren dramatischen Dichtern und Komponisten benutzten Nibelungenstoffes schließt es sich nicht dem deutschen Epos, sondern der ältesten, in der Edda aufbewahrten Gestalt der Sage an. Durch kein sittliches Motiv ist hier die Wildheit der Charaktere gebändigt. Zügellos schalten und walten sie gleich den blinden Naturkräften, deren symbolische Verkörperung sie ja auch nur sind. Richtung und Verlauf unserer Bildung haben uns allen Überlieferungen aus der heidnischen Vorzeit unseres Volkes so völlig entrückt, dass wir in ihnen nimmermehr Fleisch von unserem Fleisch und Geist von unserem Geist zu erkennen vermögen. Die Götter der Walhalla sind uns seelenlose Masken, spukhafte Gesellen. Scheu und betroffen weicht vor ihnen unsere Empfindung zurück. Zwischen der Welt, in der sie heimisch gewesen, und der unsrigen hat das Christentum eine unausfüllbare Kluft aufgerissen. Wie sich auch die Einzelnen zu dem dogmatischen Gerüste des Christentums stellen mögen, sein ethischer Gehalt ist gänzlich hineingewachsen in die deutsche Volksseele, umfängt, beherrscht und durchdringt unser gesamtes Bewusstsein. Der Nibelungentext strotzt von Ungeheuerlichkeiten, die, um gläubig hingenommen zu werden, unserm poetischen und sittlichen Gefühle den gewaltsamen Bruch mit dem ganzen Erwerbe einer mehr als tausendjährigen Kultur zumuten. Urwüchsige Rohheit, Wüste, durch keine Humanität angekränkelte Sinnlichkeit sind das Element, in welchem die Personen leben und weben. Aus Raub, Mord, Blut, Meineid und Blutschande setzt sich die Handlung zusammen. Die mit bewusster Absichtlichkeit altertümlich gefärbte, reckenhaft ungeschlachte, in Stabreimen stammelnde Sprache verwirrt und betäubt das Ohr. Zu den Absonderlichkeiten der Dichtung kommen endlich die nicht geringeren der Musik. Mit ihrer grundsätzlichen Verachtung jeder gegliederten Melodie, ihrem lediglich dem Redetone sich anschmiegenden Gesange, ihrem Getümmel instrumentaler Klänge und Gestalten, ist sie die äußerste Konsequenz und lauteste tatsächliche Bekräftigung dessen, was der Komponist in seinen Schriften als allein selig machende künstlerische Wahrheit der Welt verkündet, aber in seinen früheren Opern gleichsam nur präludierend andeutet. Ein Werk von der Art der Nibelungen zählt natürlich auf ein seinem Autor in unbegrenzter Liebe, Demut und Bewunderung hingegebenes Publikum, und das Bestreben, ein solches zusammenzubringen, ist, wie wir noch sehen werden, eine der Haupttriebfedern des Bayreuther Unternehmens. Von der äußeren und inneren Einrichtung des neuen Theaters lässt sich bis jetzt noch nicht viel sagen. Sein Begründer hat erklärt, dass es nur ein provisorisches Werk sein soll, dessen mit dem dürftigsten Material ausgeführte Umschalung im glücklichsten Falle an die flüchtig gezimmerten Musikfesthallen der rheinischen Städte erinnern werde. Auch die innere Ausstattung verzichte auf jeden Zierat. Dagegen werde die dem Ganzen zugrunde liegende künstlerische Idee in den Verhältnissen des Raumes und der Anordnung der Sitzplätze zum Ausdrucke gelangen. Besonderes Gewicht legt ferner Wagner darauf, dass sich sein Orchester dem Blicke entzieht. Und man kann ihm darin recht geben, wenn er auch den Wert der Neuerung zu hoch anschlagen mag. Der geheimnisvolle Eintritt der Musik muss die künstlerische Illusion fördern, es der mittätigen Fantasie des Hörers erleichtern, ihre Schwingen frei und voll zu entfalten. Führte doch bekanntlich schon Goethe darüber bittere Klage, dass ihn die aufgeblähten Backen der Bläser, die Armverrenkungen der Geiger nie zum ruhigen Genusse kommen ließen. Das ist es aber nicht allein, noch viel wesentlicher scheint der folgende Punkt. Fast so alt wie die Oper selbst sind auch die Beschwerden über den die Stimmen der Sänger deckenden und verhüllenden Lärm der Instrumente. geben die Letzteren ihren bevorzugten Platz zwischen der Bühne und dem Publikum auf, so ist dem Übelstande mit einem Male abgeholfen. Über den szenischen Apparat der Bayreuther Bühne verlautet noch nichts. Man darf aber von ihrem Dekorations- und Maschinenwesen Wunderdinge erwarten. Nach jeder Seite hin wetteifert der Autor der Nibelungen mit der Einbildungskraft des erfinderischsten Ballettregisseurs. Er verheißt uns die mannigfaltigsten Wald- und Bergpanoramen, Sonnen- und Mondschein in Hülle und Fülle, Feuerwerkskünste jeder Art, eine Regenbogenbrücke über die Wotan und die seinigen Genwalhalla ziehen, wilde Reiterinnen der Lüfte, Götter über den Häupten ihrer Schützlinge schwebend und sie mit Speer und Schild verteidigend, einen flammenspeienden, schweifringelnden Drachen, eine Bärenhetze und was nicht sonst noch. Mit seinem Theater will der Dichterkomponist nicht etwa für die künstlerischen Lokalbedürfnisse der Bayreuther sorgen, er zählt vielmehr auf ein aus allen Teilen Deutschlands zusammengekommenes Publikum. Auch wird in dem neuen Kunsttempel keineswegs Jahr aus Jahr ein gesungen und gespielt werden, sondern nur in langen Zwischenräumen soll er seine Pforten zur Feier glänzender musikalisch-dramatischer Nationalfeste öffnen. Der Gedanke, abseits vom Marktgewühl des großstädtischen Verkehrs den Musen eine Stätte zu bereiten, hat gewiß für manches feiner geartete Gemüt etwas in hohem Grade Verlockendes. Findet doch die Kunst in den Herzen der Menschen den lautesten Widerhall, wenn sie uns ihre Gaben als seltene Weihgeschenke und nicht als tägliches Brot bietet. Wie wir sie zumeist empfangen und genießen, sind wir kaum angetan, sie voll und ganz hinzunehmen, noch den erhaltenen Eindruck rein und harmonisch ausschwingen zu lassen, denn unmittelbar vor und hinter uns liegt die Prosa der gemeinen Wirklichkeit. Wer ein rheinisches Musikfest mitgefeiert, der hat es an sich erfahren können, welche unwiderstehliche Gewalt die idealen Mächte auf die vom Staub des Werkeltags befreite Seele üben. Der Anblick der blühenden Landschaft, das heitere Beieinander so vieler durch den gemeinsamen Genuss verbundener Menschen, der frische Wandermut, das frohe Feriengefühl, die selbst das gewöhnlichste Reiseereignis verklären, alles das vereinigt sich den Tönen in unserer Brust den kräftigsten Resonanzboden zu bereiten. Trefflich hat es Wagner verstanden, eine für sein Unternehmen geeignete Stätte zu wählen. Bayreuth liegt so recht in der Mitte zwischen den nord- und süddeutschen Metropolen, dabei ganz nah an einer der vornehmsten Straßen nach der Schweiz, Salzburg und Tirol, den sommerlichen Reisezielen so vieler Tausende. Selbst einer größeren Anzahl von Gästen bietet der Ort behagliches Obdach. Vielleicht das beste Erbe der deutschen Kleinstaaterei leidigen Angedenkens sind die vielen schmucken Städte in allen Gauen unseres Vaterlandes. Ehedem Regierungssitze verdanken sie dem Geschmack und Reichtum der früheren Landesherren ihre breiten Straßen und Plätze, eine Menge ansehnlicher Gebäude, dazu mancherlei freundliche Anlagen in der nächsten Umgebung. Fast immer mit dem Schweiß, oft mit dem Blute der geplagten Untertanen wurden freilich diese Dinge bezahlt, und um sich ihrer zu freuen, muß man die erbarmungslose Steuerwirtschaft des 18. Jahrhunderts, den Soldatenhandel mit England und was der allerhöchsten Erpressungen mehr gewesen, zu vergessen suchen. Auch Bayreuth verrät sich gleich dem ersten Blick als ehemalige Residenz. Überall wird man an das Wallen eines wohllebigen Fürstengeschlechts gemahnt. Stadt und Land erzählen uns von der Prachtliebe der alten hohenzollernschen Markgrafen. Man muß gestehen, mit klugem Vorbedacht hat sich Wagner den Schauplatz für sein Unternehmen ersehen, und von der Wahl der Mittel, durch die er es ins Werk zu setzen gedenkt, ist das Gleiche zu behaupten. Um eine Bühne mit der sie erfüllenden Welt von Klängen, Farben und Gestalten hervorzuzaubern, dazu gehört zu allernächst Geld, sehr viel Geld. Die Kosten für das Bayreuther Theater sind vorläufig auf 300.000 Taler angeschlagen, und eigentümlich ist die Art, wie sie zusammengebracht werden sollen. Es hat sich zu dem Zweck eine Aktiengesellschaft gebildet, die den Beteiligten statt fetter Dividenden lediglich künstlerische Genüsse verheißt. Für 300 Taler kann man einen sogenannten Patronatsschein erwerben und durch ihn das Recht, den ersten drei Vorstellungen der Nibelungen-Tetralogie beizuwohnen. Um den Ankauf zu erleichtern, sind diese Scheine in drei Serien geteilt, die auch einzeln abgegeben werden. Weil nun aber ein Preis von 100 Talern für ein auf 4 Tage gültiges Theaterbillet doch immer noch an die Zahlungsfähigkeit der Enthusiasten gewaltige Ansprüche macht, sind an vielen Orten Wagner-Vereine ins Leben getreten, welche durch die Veranstaltung von Lotterien und musikalischen Aufführungen das Vorhaben ihres Herrn und Meisters zu fördern suchen. Es werden hier die Bayreuther Aktien gegen einen Einsatz von 10 Talern ausgespielt, ja selbst an arme, solcher Gunst würdige Kunstjünger verschenkt. Und zu dem letzteren Zweck sind eben die zu erzielenden Konzerteinnahmen bestimmt. Höchst sinnreich ist, wie man sieht, dieser ganze Apparat ausgedacht und in Szene gesetzt. Durch die geräuschvolle Art, in der er seine Arbeit verrichtet, muß er immer von Neuem die Blicke des Publikums auf die Angelegenheit lenken. Und zugleich gewährt er die Bürgschaft, daß der Dichterkomponist das von ihm in Aussicht gestellte große musikalisch-dramatische Nationalfest nur in dem geschlossenen Kreis seiner Freunde und Verehrer feiern wird. In Gegenwart zahlreicher Gäste, unter Sang und Klang, großem Gepränge und vielen Reden, ist am 22. Mai des vergangenen Jahres, dem 59. Geburtstage Wagners, der Grundstein zur neuen Bühne gelegt. Wann sie für die Aufführung der Nibelungen bereit sein wird, hängt vor allem von dem Zufluss der notwendigen Geldmittel ab. Man sollte fast glauben, dass der Gründungsverein die Kostspieligkeit des ganzen Unternehmens viel zu gering geschätzt, dass er in dem Voranschlag die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Da hier die Aktionäre des Theaters zugleich dessen Publikum bilden, muß aus dem von ihnen aufgebrachten Kapital nicht bloß der Bau, sondern auch der gesamte künstlerische Betrieb bestritten werden. Wagner beabsichtigt, sein Orchester ungewöhnlich massenhaft zu besetzen, dazu durchweg mit den erlesensten Kräften. Auch nur die allerbesten Sänger und Sängerinnen gedenkt er, für sein Werk zu werben. Im Voraus gar nicht zu berechnen, ist aber der Aufwand an Mühe und Zeit, dessen es bedürfen wird, um alle an der Darstellung Beteiligten zur genauesten Erfüllung ihrer musikalischen und dramatischen Pflichten in den Stand zu setzen. Was es mit dem Einstudieren einer Wagnerschen Partitur auf sich hat, kann man ungefähr danach ermessen, dass der ersten Berliner Aufführung der Meistersinger etwa 50 Proben vorangingen, und hier handelte es sich doch nur um eine einzige Oper, während in Bayreuth gleich 4 auf einmal das Licht der Lampen erblicken sollen. Auch macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man ein lediglich für den bestimmten Anlass improvisiertes Personal zur Verfügung hat oder einen in langjähriger Zucht und Gewöhnung zusammengewachsenen und erstarkten Organismus. Außerordentliche Summen muß ferner das Dekorations- und Maschinenwesen verschlingen, welchem, wie wir sahen, in den Nibelungen eine gar einflussreiche Rolle beschieden ist. Es steht zu erwarten, daß für so viele Anforderungen und Bedürfnisse der Säckel der Patrone nicht langen wird. In diesem Fall hat jedoch der Bauherr des Theaters einen letzten kräftigen Rückhalt an der ihm gegenüber stets geöffneten Hand seines großmütigen Freundes und Gönners, des jungen bayerischen Königs. Wagner erblickt in den deutschen Bühnenzuständen dasjenige, Zitat, was aus deutschem Boden als das des Ruhmes der großen Siege unserer Tage unwürdigste sich bezeigt und fortgesetzt bewährt, dessen Tendenz sich laut und kühn als den Verräter deutscher Ehre bekennt. Zitat Ende. Befangen ist nach ihm das gegenwärtige Schauspiel in dem ratlosen Hin und Her zwischen dem falschen Pathos der missverstandenen Erbschaft unserer großen nationalen Dichter und der platten Prosa des bürgerlichen Schauspiels. Die Oper aber, der ihr ureigenen Sphäre des Erhabenen entfremdet und zu einem gefälligen, bloß die Sinne reizenden Spielzeug herabgewürdigt. Dennoch könne sie allein die Wiedergeburt des deutschen Theaters bewirken. Seine auf dieses Ziel gerichteten Bestrebungen würden jedoch durch die in dem verdorbenen Dunstkreise des heutigen Bühnenwesens entarteten Direktoren, Kapellmeister und Sänger gänzlich vereitelt. Allenthalben stoße er hier auf Übelwollen, Unvermögen und Missverstand. Nur entstellt und gefälscht wären bisher seine Schöpfungen dem Publikum geboten. Sie in ihrer ursprünglichen Echtheit und Lauterkeit zur Erscheinung zu bringen, das ist die Bestimmung des Theaters, das auf sein Geheiß in Bayreuth entsteht. In pomphafter Rede hat er der Welt verkündigt, daß hier nichts Geringeres vorbereitet werde als das höchste Kulturwerk des deutschen Genius, dessen reinste, beseligendste Ausstrahlungen in sich begreifend. Besäße er aber selbst das geeinigte Vermögen von Shakespeare und Beethoven, Schiller und Gluck, Goethe und Mozart. Seine neue Bühne würde deshalb doch nimmermehr den von ihr beanspruchten Platz in dem geistigen Leben der Nation einnehmen. Schon ihre Ausschließlichkeit prägt ihr den Stempel des Besonderen, rein Persönlichen auf. Die erlauchten Mehrer unserer künstlerischen Habe schufen immer für das gesamte Volk, darauf vertrauend, daß ihre Werke schon die rechten Hände finden würden, fähig und bereit, ihnen die Wege zu den Herzen der Menschen zu bahnen. Unsere klassischen Schauspieler und Sänger sind die Kinder unserer klassischen Dichter und Tonsetzer. Von deren Geiste geweckt und großgezogen, sehen wir sie ihnen stets auf dem Fuße folgen. Diese bildende Kraft scheint Wagner seinen Opern nicht beizumessen. Lediglich mit Hülfe einer in Rücksicht auf sie besonders hergerichteten, von ihm in jedem Stück überwachten und geleiteten Bühne steht er für ihre Wirkung ein. Auch bloß an der vornehmen Gesellschaft der ihnen blind ergebenen Patrone und Patroninnen sollen sie ihre Macht üben. Nach einem treffenden Worte Fröbels will der Schöpfer der Nibelungen an die Stelle von Staat und Religion ein Opernhaus setzen. Wie reimt sich aber damit der hocharistokratische Charakter des Bayreuther Theaters? Der heilspendende Kunsttempel, das große, ruhmreiche Nationalwerk, zu dem es sich aufbauschen möchte, hat mit dem eigentlichen Volk auch nicht das Mindeste zu schaffen. Ihm bleiben seine Pforten geschlossen, den Einlass finden nur wenige Auserwählte. Otto Gumprecht. Ende von »Das Wagner-Theater in Bayreuth« aus »Die Gartenlaube« 1873. Rede anlässlich der Grundsteinlegung des Festspielhauses in Bayreuth am 22. Mai 1872 aus »Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth« nebst einem Berichte über die Grundsteinlegung desselben von Richard Wagner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth, nebst einem Berichte über die Grundsteinlegung desselben, von Richard Wagner. Trotz großer Schwierigkeiten, welche die Ordnung des ganzen so ungewohnt sich darstellenden Geschäftes mit sich führte, gelangten wir soweit, für den 22. Mai des Jahres 1872 unseren Freunden und Patronen die Grundsteinlegung des Bauwerkes anzukündigen. Hierzu verfiel ich auf den Gedanken, den zusammenberufenen Gönnern zugleich eine möglichst vollendete Aufführung der großen 9. Symphonie unseres Beethoven als künstlerische Entschädigung für die Bemühung ihrer Zusammenkunft in Bayreuth zu bieten. Die einfache Aufforderung, welche ich an die vorzüglichsten Orchester, Sängerchöre sowie an einzelne berühmte Künstler erließ, genügte, mir ein so vortreffliches Aufführungspersonal zu gewinnen, wie es wohl kaum je zu solchem Zwecke sich vereint fand. Es war unabweislich, in diesem ersten Gelingen ein hochermutigendes Anzeichen für das spätere Gelingen der großen theatralischen Aufführungen selbst zu erkennen. Auch war die hieraus entspringende Stimmung aller Teilnehmer so vortrefflich, dass selbst die Ungunst des Wetters, welche die Vornahme des Aktes der Grundsteinlegung belästigte, die heiter erregte Laune nicht einzuschüchtern vermochte. Der in dem Grundsteine zu verschließenden Kapsel übergaben wir, außer einem Weihegruße des erhabenen Beschützers meines besten Schaffens und Wirkens sowie mehreren beziehungsvollen Dokumenten, einen von mir aufgezeichneten Vers. Hier schließ ich ein Geheimnis ein, da ruh es viele hundert Jahr. Solange es verwahrt, der Stein, macht es der Welt sich offenbar. An die Versammlung selbst aber richtete ich die folgende Rede. Meine Freunde und werten Gönner, durch Sie bin ich heute auf einen Platz gestellt, wie ihn gewiß noch nie vor mir ein Künstler einnahm. Sie glauben meiner Verheißung, den Deutschen ein ihnen eigenes Theater zu gründen und geben mir die Mittel, dieses Theater in deutlichem Entwurfe vor ihnen aufzurichten. Hierzu soll für das erste das provisorische Gebäude dienen, zu welchem wir heute den Grundstein legen. Wenn wir uns hier zur Stelle wiedersehen, soll sie dieser Bau begrüßen, in dessen charakteristischer Eigenschaft sie sofort die Geschichte des Gedankens lesen werden, der sich in ihm verkörpert. Sie werden eine mit dem dürftigsten Materiale ausgeführte äußere Umschalung antreffen, die Ihnen im glücklichsten Falle die flüchtig gezimmerten Festhallen zurückrufen wird, welche in deutschen Städten zu Zeiten für Sänger und ähnliche genossenschaftliche Festzusammenkünfte hergerichtet und alsbald nach den Festtagen wieder abgetragen wurden. Was von diesem Gebäude jedoch auf einen dauernden Bestand berechnet ist, soll Ihnen dagegen immer deutlicher werden, sobald Sie in sein Inneres eintreten. Auch hier wird sich Ihnen zunächst noch ein allerdürftigstes Material, eine völlige Schmucklosigkeit darbieten. Sie werden vielleicht verwundert selbst die leichten Zieraten vermissen, mit welchen jene gewohnten Festhallen in gefälliger Weise ausgeputzt waren. Dagegen werden Sie in den Verhältnissen und den Anordnungen des Raumes und der Zuschauerplätze einen Gedanken ausgedrückt finden, durch dessen Erfassung Sie sofort in eine neue und andere Beziehung zu dem von Ihnen erwarteten Bühnenspiele versetzt werden, als diejenige es war, in welcher Sie bisher beim Besuche unserer Theater befangen waren. Soll diese Wirkung bereits rein und vollkommen sein, so wird nun der geheimnisvolle Eintritt der Musik Sie auf die Enthüllung und deutliche Vorführung von szenischen Bildern vorbereiten, welche, wie sie aus einer idealen Traumwelt vor Ihnen sich darzustellen scheinen, die ganze Wirklichkeit der sinnvollsten Täuschung einer edlen Kunst vor Ihnen kundgeben sollen. Hier darf nichts mehr in bloßen Andeutungen eben nur provisorisch zu Ihnen sprechen. Soweit das künstlerische Vermögen der Gegenwart reicht, soll Ihnen im szenischen wie im menschlichen Spiele das Vollendetste geboten werden. So mein Plan, welcher das, was ich vorhin das auf Dauer berechnete unseres Gebäudes nannte, in die möglichst vollendete Ausführung eines auf eine erhabene Täuschung abzielenden Teiles verlegt. Muss ich das Vertrauen in mich setzen, die hiemit gemeinte künstlerische Leistung zum vollen Gelingen zu führen, so fasse ich den Mut hierzu nur aus einer Hoffnung, welche mir aus der Verzweiflung selbst erwachsen ist. Ich vertraue auf den deutschen Geist und hoffe auf seine Offenbarung, auch in denjenigen Regionen unseres Lebens, in denen er, wie im Leben unserer öffentlichen Kunst, nur in allerkümmerlichster Entstellung dahinsiechte. Ich vertraue hierfür vor allem auf den Geist der deutschen Musik, weil ich weiß, wie willig und hell er in unseren Musikern aufleuchtet, sobald der deutsche Meister ihnen denselben wachruft. Und vertraue auf die dramatischen Mimen und Sänger, weil ich erfuhr, daß sie wie zu einem neuen Leben verklärt werden konnten, sobald der deutsche Meister sie von dem eitlen Spiele einer verwahrlosenden Gefallkunst zu der echten Bewährung ihres so bedeutenden Berufes zurückleitete. Ich vertraue auf unsere Künstler und darf dies laut aussprechen an dem Tage, der eine so auserwählte Schar derselben auf meinen bloßen freundschaftlichen Anruf aus den verschiedensten Gegenden unseres Vaterlandes um mich versammelte. Wenn diese in selbstvergessener Freude an dem Kunstwerke unseres großen Beethovens Wundersymphonie Ihnen heute als Festgruß zutönen, dürfen wir alle uns wohl sagen, daß auch das Werk, welches wir heute gründen wollen, kein trügerisches Luftgebäude sein wird, wenngleich wir Künstler ihm eben nur die Wahrhaftigkeit der in ihm zu verwirklichenden Idee verbürgen können. An wen aber wende ich mich nun, um dem idealen Werke, auch seine solide Dauer in der Zeit, der Bühne ihre schützende, monumentale Gehäusung zu sichern? Man bezeichnete jüngst unsere Unternehmung öfter schon als die Errichtung des Nationaltheaters in Bayreuth. Ich bin nicht berechtigt, diese Bezeichnung als gültig anzuerkennen. Wo wäre die Nation, welche dieses Theater sich errichtete? Als kürzlich in der französischen Nationalversammlung über die Staatsunterstützung der großen Pariser Theater verhandelt wurde, glaubten die Redner für die Forterhaltung, ja Steigerung der Subventionen sich feurig verwenden zu dürfen, weil man die Pflege dieser Theater nicht nur Frankreich, sondern Europa schuldig wäre, welches von ihnen aus die Gesetze seiner Geisteskultur zu empfangen gewohnt sei. Wollen wir uns nun die Verlegenheit, die Verwirrung denken, in welche ein deutsches Parlament geraten würde, wenn es die ungefähr gleiche Frage zu behandeln hätte? Seine Diskussionen würden vielleicht zu der bequemen Abfindung führen, daß unsere Theater ja eben keiner nationalen Unterstützung bedürften, da die französische Nationalversammlung ja auch für ihre Bedürfnisse bereits sorgte. Im besten Falle würde unser Theater dort so behandelt werden, wie noch vor wenigen Jahren in unseren verschiedenen Landtagen dem Deutschen Reiche es widerfahren mußte, nämlich als Chimäre. Baute sich vor meiner Seele wohl auch der Entwurf des wahrhaften deutschen Theaters auf, so mußte ich doch sofort erkennen, daß ich von innen und außen verlassen bleiben würde, wollte ich mit diesem Entwurfe vor die Nation treten. Doch meint mancher wohl, was einem nicht geglaubt werden könne, würde vielleicht vielen geglaubt. Es dürfte am Ende gelingen, eine ungeheure Aktiengesellschaft zusammenzubringen, welche einen Architekten beauftrüge, ein prachtvolles Theatergebäude irgendwo aufzurichten, dem man dann kühn den Namen eines deutschen Nationaltheaters geben dürfte, in der Meinung, es würde darin gar bald von selbst auch eine deutschnationale Theaterkunst sich herausbilden. Alle Welt ist heutzutage in dem festen Glauben an einen immerwährenden und namentlich in unserer Zeit äußerst wirksamen sogenannten Fortschritt, ohne sich eigentlich wohl darüber klar zu sein, wohin denn fortgeschritten werde und was es überhaupt mit diesem Schreiten und diesem Fort für eine Bewandtnis habe. Wogegen diejenigen, welche der Welt wirklich etwas Neues brachten, nicht darüber befragt wurden, wie sie sich zu dieser fortschrittlichen Umgebung, die ihnen nur Hindernisse und Widerstände bereitete, verhielten. Der unverhohlenen Klagen hierüber, ja der tiefen Verzweiflung unserer allergrößten Geister, in deren Schaffen wirklich der einzige und wahre Fortschritt sich kundgab, wollen wir an diesem Festtage nicht gedenken. Wohl aber dürften Sie demjenigen, dem Sie heute eine so ungemeine Auszeichnung gewähren, es gestatten, seine innige Freude darüber kundzugeben, daß der eigentümliche Gedanke eines Einzelnen schon bei seinen Lebzeiten von so zahlreichen Freunden verstanden und förderlich erfaßt werden konnte, wie Ihre Versammlung heute und hier mir dies bezeugt. Nur Sie, die Freunde meiner besonderen Kunst, meines eigensten Wirkens und Schaffens, hatte ich, um für meine Entwürfe mich an Teilnehmende zu wenden. Nur um Ihre Mithilfe für mein Werk konnte ich Sie angehen, dieses Werk rein und unentstellt denjenigen vorführen zu können, die meiner Kunst ihre ernstliche Geneigtheit bezeigten, trotzdem sie ihnen nur noch unrein und entstellt bisher vorgeführt werden konnte, dies war mein Wunsch, den ich ihnen ohne Anmaßung mitteilen durfte. Und nur in diesem fast persönlichen Verhältnisse zu Ihnen, meine Gönner und Freunde, darf ich für jetzt den Grund erkennen, auf welchen wir den Stein legen wollen, der das ganze uns noch so kühn vorschwebende Gebäude unserer edelsten deutschen Hoffnung tragen soll. Sei es jetzt auch bloß ein provisorisches, so wird es dies nur in dem gleichen Sinne sein, in welchem seit Jahrhunderten alle äußere Form des deutschen Wesens eine provisorische war. Dieses aber ist das Wesen des deutschen Geistes, das er von innen baut. Der ewige Gott lebt in ihm wahrhaftig, ehe er sich auch den Tempel seiner Ehre baut. Und dieser Tempel wird dann gerade so den inneren Geist auch nach außen kundgeben, wie er in seiner reichsten Eigentümlichkeit sich selbst angehört. So will ich diesen Stein als den Zauberstein bezeichnen, dessen Kraft die verschlossenen Geheimnisse jenes Geistes ihnen lösen soll. Er trage jetzt nur die sinnvolle Zurüstung, deren Hilfe wir zu jener Täuschung bedürfen, durch welche sie in den wahrhaftigsten Spiegel des Lebens blicken sollen. Schon jetzt ist er stark und recht gefügt, um dereinst den stolzesten Bau zu tragen, sobald es das deutsche Volk verlangt, zu eigener Ehre mit ihnen in seinen Besitz zu treten. Und so sei es geweiht von ihrer Liebe, von ihren Segenswünschen, von dem tiefen Danke, den ich ihnen trage. Ihnen allen, die mir wünschten, gönnten, gaben und halfen. Er sei geweiht von dem Geiste, der es ihnen eingab, meinem Anrufe zu folgen, der sie mit dem Mute erfüllte, jeder Verhöhnung zum Trotz mir ganz zu vertrauen, der aus mir zu ihnen sprechen konnte, weil er in ihrem Herzen sich wieder zu erkennen hoffen durfte, von dem deutschen Geiste, der über die Jahrhunderte hinweg ihnen seinen jugendlichen Morgengruß zujauchzt. Ende von Rede anlässlich der Grundsteinlegung des Festspielhauses in Bayreuth, 22. Mai 1872, von Richard Wagner. Die schwarze Katze von Edgar Allan Poe, gelesen von Ragnar. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die schwarze Katze von Edgar Allan Poe. Dass man den so unheimlichen und doch so natürlichen Geschehnissen, die ich jetzt berichten will, Glauben schenkt, erwarte ich nicht, verlange es auch nicht. Ich müsste wirklich wahnsinnig sein, wenn ich da Glauben verlangen wollte, wo ich selbst das Zeugnis meiner eigenen Sinne verwerfen möchte. Doch wahnsinnig bin ich nicht. Und sicherlich träume ich auch nicht. Morgen aber muss ich sterben, und darum will ich heute meine Seele entlasten. Aller Welt will ich kurz und sachlich eine Reihe von rein häuslichen Begebenheiten enthüllen, deren Wirkungen mich entsetzt, gemartert, vernichtet haben. Ich will jedoch nicht versuchen, sie zu deuten. Mir brachten sie die fürchterlichste Qual. Anderen werden sie vielleicht nicht mehr scheinen als groteske Zufälligkeiten. Es ist wohl möglich, dass später einmal irgendein besonderer Geist sich findet, der meine anscheinend fantastischen Berichte als nüchterne Selbstverständlichkeiten zu erklären vermag. Ein klarer und scharfer Geist, weniger exaltiert als ich, der in den Umständen, die ich mit bebender Scheu enthülle, nichts weiter sieht als die einfache Folge ganz natürlicher Ursachen und Wirkungen. Seit meiner Kindheit galt ich als ein weichherziger und anschmiegsamer Mensch. Ja, meine hingebende Herzlichkeit trat so offen hervor, dass sie oft den Spott meiner Kameraden herausforderte. Da ich eine ganz besondere Zuneigung für die Tiere empfand, beglückten mich meine Eltern gern mit allerlei Lieblingen. Mit diesen verbrachte ich all meine freie Zeit, und nie war ich glücklicher, als wenn ich sie fütterte und liebkoste. Diese Liebhaberei wuchs mit mir heran, und noch im Mannesalter war sie mir eine Hauptquelle meiner Freuden. Wer jemals für einen treuen und klugen Hund wahre Zärtlichkeit hegte, den brauche ich nicht auf die innige Dankbarkeit, die das Tier uns dafür entgegenbringt, hinzuweisen. In der selbstlosen und opferfreudigen Liebe eines Tieres ist etwas, das jedem tief zu Herzen gehen muß, der je Gelegenheit hatte, die armselige Freundschaft und geschwätzige Treue des erhabenen Menschen zu erproben. Ich heiratete früh und war herzlich froh, in meinem Weibe ein mir verwandtes Gemüt zu finden. Als sie meine Liebhaberei für allerlei zahmes Getier erkannt hatte, versäumte sie keine Gelegenheit, solche Hausgenossen der angenehmsten Art anzuschaffen. Wir besaßen Vögel, Goldfische, einen schönen Hund, Kaninchen, einen kleinen Affen und eine Katze. Diese letztere war ein auffallend großes und schönes Tier, ganz schwarz und erstaunlich klug. Wenn wir auf ihre Intelligenz zu sprechen kamen, gedachte meine Frau, die übrigens nicht im geringsten abergläubisch war, manchmal des alten Volksglaubens, dass Hexen oft die Gestalt schwarzer Katzen anzunehmen pflegen. Nicht, dass sie damit jemals eine ernstliche Anspielung hätte machen wollen. Ich erwähne es nur, weil ich gerade jetzt daran denken musste. Die Katze war mein bevorzugter Freund und Spielkamerad. Ich selbst fütterte sie, und wo ich im Hause stand und ging, war sie bei mir. Nur schwer konnte ich sie davon zurückhalten, mir auch auf die Straße zu folgen. So bestand und bewährte sich unsere Freundschaft mehrere Jahre lang. In dieser Zeit aber hatte mein Charakter infolge meiner teuflischen Trunksucht, ich erröte bei diesem Bekenntnis, eine völlige Wandlung zum Bösen durchgemacht. Ich wurde von Tag zu Tag mürrischer, reizbarer, rücksichtsloser gegen die Gefühle anderer. Ich erlaubte mir selbst meiner Frau gegenüber rohe Worte. Schließlich schlug ich sie sogar. Meine Tiere mussten unter meiner Verkommenheit selbstverständlich ganz besonders leiden. Ich vernachlässigte sie nicht nur, sondern misshandelte sie auch. Auf die Katze indessen nahm ich noch immer so viel Rücksicht, dass ich sie nicht ebenso schlecht behandelte wie die Kaninchen, den Affen und auch den Hund, die ich bei jeder Gelegenheit misshandelte, wenn sie mir zufällig oder aus alter Anhänglichkeit in den Weg liefen. Doch mein Leiden wuchs, denn welches Leiden ist lebenszäher als der Hang zum Alkohol, und endlich mußte selbst die Katze, die jetzt alt und daher etwas grämlich wurde, die Ausbrüche meiner Übellaunigkeit fühlen. Eines Nachts, als ich schwer betrunken aus einer meiner Schnapsspelunken nach Hause kam, schien es mir so, als ob die Katze mir ausweiche. Ich packte sie, und da, wahrscheinlich erschreckt durch meine Heftigkeit, riss sie mir mit den Zähnen eine leichte Schramme über die Hand. In diesem Augenblick geriet ich in wahnsinnige Wut. Ich war nicht mehr ich selbst. Mein wahres Wesen war plötzlich entflohen, und an seiner Stelle spannte eine viehische, trunkene Bosheit jeden Nerv in mir. Ich nahm aus der Westentasche ein Federmesser, öffnete es, riss das arme Tier am Hals empor und bohrte bedachtsam eins seiner Augen aus der Augenhöhle heraus. Die brennende Glut der Scham und kalte Schauer des Entsetzens überfallen mich jetzt, da ich jener höllischen Verruchtheit gedenke. Am andern Morgen, nachdem ich meinen Rausch verschlafen hatte und mir die Vernunft zurückgekehrt war, empfand ich halb Grauen, halb Reue über das Verbrechen, dessen ich mich schuldig gemacht hatte. Aber es war das nur ein schwaches, oberflächliches Gefühl, und meine Seele blieb unbewegt. Ich stürzte mich aufs Neue in wüste Ausschweifungen, und bald war im Wein jede Erinnerung an meine Untat ersäuft. Inzwischen erholte sich die Katze langsam. Die leere Augenhöhle bot allerdings einen schrecklichen Anblick, aber Schmerzen schien das Tier nicht mehr zu haben. Wie früher ging es im Hause umher, floh aber, wie nicht anders zu erwarten, in wahnsinniger Angst davon, sobald ich in seine Nähe kam. Es war mir noch immer so viel von meinem Gefühl geblieben, dass ich diese offenbare Abneigung eines Geschöpfes, das mich vordem so geliebt hatte, anfangs schmerzlich empfand. Doch dieses Empfinden wich bald einem anderen, der Erbitterung. Und dann kam, wie zu meiner endgültigen und unaufhaltsamen Vernichtung, noch der Geist des Eigensinns hinzu. Diesen Geist beachtet die Philosophie nicht, und dennoch bin ich wie von dem Leben meiner Seele davon überzeugt, dass Eigensinn eine der ursprünglichsten Regungen des menschlichen Wesens ist, eine der elementaren, primären Eigenschaften oder Empfindungen, die dem Charakter des Menschen seine Richtung geben. Wer hat nicht schon 100-mal eine gemeine oder dumme Handlung begangen, einzig und allein, weil er wusste, dass er eigentlich nicht so handeln sollte? Haben wir nicht eine beständige Neigung, das Gesetz zu übertreten, nur weil wir eben wissen, dass es Gesetz ist? Ich sage, dieser Geist des Eigensinns war es, der mich endgültig umwarf. Es war jene unergründliche Gier der Seele, sich selbst zu quälen und im Trotz gegen ihre erhabene Reinheit allein um des Bösen willen, das Böse zu tun, die mich antrieb, meine Schuld an der wehrlosen Katze noch zu erweitern, soweit nur eben möglich. So legte ich ihr eines Morgens eine Schlinge um den Hals und knüpfte sie an einem Baumast auf. Ich erhängte sie unter strömenden Tränen und bittersten Gewissensqualen, erhängte sie eben, weil ich wusste, dass sie mich geliebt hatte, und weil ich wusste, dass sie mir keinen Grund zu dieser Gräueltat gegeben hatte. Erhängte sie, weil ich wusste, dass ich damit eine Sünde beging, eine Todsünde, die meine unsterbliche Seele so befleckte, dass, wenn irgendeine Sünde nicht vergeben werden könnte, die unendliche Gnade des allbarmherzigen Gottes sich meiner Seele nicht erbarmen könnte. In der auf diese grausame Tat folgenden Nacht wurde ich durch Feuerlärm aus dem Schlafe aufgeschreckt. Meine Bettvorhänge brannten. Das ganze Haus stand in Flammen. Mit knapper Not entrannen wir, meine Frau, unsere Magd und ich, dem Feuertode. Alles wurde vernichtet. Meine ganze irdische Habe war dahin, und ich überließ mich von nun an haltloser Verzweiflung. Ich habe nicht die Schwäche, zwischen meiner Schandtat und diesem Unglück einen Zusammenhang, wie etwa Ursache und Wirkung, suchen zu wollen. Da ich aber eine Kette von Tatsachen anführe, so glaube ich, auch das allerkleinste Glied nicht unerwähnt lassen zu dürfen. An dem Tage nach dem Brande besichtigte ich die Trümmerstätte. Die Mauern waren bis auf eine eingestürzt. Dies war eine nicht sehr starke Scheidewand, ungefähr aus der Mitte des Hauses, gegen die das Kopfende meines Bettes gelehnt hatte. Sie hatte der Einwirkung des Feuers hartnäckig widerstanden, eine Tatsache, die ich dem Umstand zuschrieb, dass dort der Bewurf erst kürzlich erneuert worden war. Vor dieser Mauer stand eine dichte Menschenmenge, und einzelne Personen schienen eine bestimmte Stelle eingehend und aufmerksam zu untersuchen. Die Worte »sonderbar«, »seltsam« und andere ähnliche Ausrufe erregten meine Neugier. Ich trat heran und sah auf die helle Fläche eingedrückt das Reliefbild einer großen Katze. Der Abdruck war erstaunlich naturgetreu. Um den Hals des Tieres lag ein Strick. Als ich zuerst diesen Höllenspuk erblickte, denn für etwas anderes konnte ich es nicht halten, geriet ich außer mir vor Staunen und Entsetzen. Schließlich aber kam mir die Überlegung zu Hilfe. Der Garten, in dem ich die Katze erhängt hatte, lag dicht bei dem Hause. Auf den Feuerlärm hin war sofort eine Menschenmenge in den Garten eingedrungen, und irgendeiner musste dort das Tier abgeschnitten und durch das offenstehende Fenster in mein Zimmer geworfen haben, wahrscheinlich in der guten Absicht, mich dadurch aus dem Schlaf zu wecken. Durch stürzendes Mauerwerk war das Opfer meiner Grausamkeit in die Masse des frisch aufgetragenen Bewurfs eingedrückt worden, und der Kalk dieses Letzteren in Verbindung mit der Brandglut und dem Ammoniak des Kadavers hatten dann das Reliefbild so wunderbar geprägt, wie es nun zu sehen war. Obgleich ich dieser eigenen, vernünftigen Erklärung bereitwillig Glauben schenkte, konnte mein Gewissen sich nicht so leicht beruhigen, und das Ereignis lastete schwer auf meiner Seele. Monatelang beschäftigte sich meine Fantasie mit der Katze, und es erwachte in mir ein Gefühl, das beinahe Reue sein konnte. Es kam so weit, dass ich den Verlust des Tieres bedauerte und mich in den Spelunken, in denen ich mich jetzt meistens herumtrieb, nach einer anderen Katze umsah, die der Ermordeten möglichst ähnlich sein und ihren Platz bei mir ausfüllen sollte. Als ich einmal in der Nacht halb stumpfsinnig vor Trunkenheit in einer ganz gemeinen Schnapskneipe saß, wurde ich plötzlich auf einen schwarzen Gegenstand aufmerksam, der oben auf einen riesenhaften Oxhoft Branntwein oder Rum, dem Hauptmöbel der dunstigen Höhle, thronte. Da ich schon einige Minuten lang stier auf die Höhe des Fasses geblickt hatte, war ich jetzt erstaunt darüber, dass ich den Gegenstand dort oben nicht schon früher bemerkt hatte. Es war eine schwarze Katze, eine sehr große, gerade so groß wie die Ermordete und dieser auch in allem ähnlich, bis auf eins. Die meine hatte nicht ein einziges weißes Haar an ihrem ganzen Körper, diese Katze aber hatte einen großen, allerdings nicht scharf abgegrenzten weißen Fleck, der fast die ganze Brust bedeckte. Als ich sie berührte, erhob sie sich sofort, schnurrte laut, rieb sich an meiner Hand und schien von der Beachtung, die ich ihr schenkte, entzückt zu sein. Das war also ganz ein Geschöpf, wie ich es suchte. Ich bot dem Wirt sofort an, ihm das Tier abzukaufen, der aber erhob keinen Anspruch auf die Katze, er kenne sie gar nicht, habe sie nie vorher gesehen. Ich liebkoste das Tier, und als ich mich zum Heimgehen anschickte, zeigte es Lust, mich zu begleiten. Das erlaubte ich ihm. Unterwegs beugte ich mich manchmal zu ihm nieder und streichelte es. In meinem Hause fühlte sich die Katze sofort heimisch, und auch mit meiner Frau war sie vom ersten Tage an sehr befreundet. In mir aber regte sich bald eine Abneigung gegen die Katze. Das war gerade das Gegenteil dessen, was ich erwartet hatte, aber ich weiß nicht, wie und weshalb es so kam. Ihre aufdringliche Liebe zu mir war mir unangenehm, ja sogar zuwider. Nach und nach steigerte sich dieses Gefühl der Abneigung und des Ekels bis zum bittersten Hass. Ich ging dem Vieh aus dem Wege. Was mich davon zurückhielt, es zu misshandeln, war allein ein gewisses Schamgefühl und die Erinnerung an meine frühere Gräueltat. Einige Wochen lang konnte ich mich noch so weit beherrschen, die Katze weder zu schlagen, noch sonst wie absichtlich schlecht zu behandeln, aber allmählich, mit jedem Tage mehr, sah ich sie nur noch mit unaussprechlichem Abscheu und floh bei ihrem unerträglichen Anblick entsetzt davon, wie vor dem Gifthauch der Pestilenz. Was meinen Hass gegen das Katzenvieh zweifellos genährt hatte, war eine Entdeckung gewesen, die ich sofort, nachdem ich es zu mir genommen, gemacht hatte, die Entdeckung, dass es, wie die erste Katze, um eins seiner Augen beraubt war. Für meine Frau hingegen, die, wie ich schon sagte, jene unendliche Herzensgüte besaß, die auch mich einst auszeichnete und mir viele reine und harmlose Freuden gebracht hatte, war dies nur ein Grund mehr, das Tier zu lieben. Mit meiner Abneigung gegen die Katze schien deren Vorliebe für mich nur zu wachsen. Sie folgte meinen Schritten mit einer unbeschreiblichen Beharrlichkeit, von der man sich kaum einen Begriff machen kann. Wenn ich mich setzte, kroch sie unter meinen Stuhl oder sprang auf meine Knie und belästigte mich mit ihren widerwärtigen Liebkosungen. Wenn ich aufstand, um fortzugehen, lief sie mir zwischen die Beine, so daß ich in Gefahr geriet, hinzufallen, oder sie hing sich mit ihren langen und scharfen Krallen in meine Kleider und kletterte mir bis zur Brust hinauf. Obwohl ich mich dann stets versucht fühlte, sie mit einem Faustschlag umzubringen, schreckte ich doch davor zurück, teils im Gedanken an mein früheres Verbrechen, hauptsächlich aber, ich will es nur gleich bekennen, aus sinnloser Angst vor der Bestie. Diese Angst war nicht gerade Furcht davor, dass mir das Tier irgendeine Verletzung zufügen könnte, aber ich wüsste auch nicht, wie ich sie anders erklären sollte. Ich kann nur mit Beschämung gestehen, ja, selbst in dieser Verbrecherzelle schäme ich mich dessen, dass die Gefühle des Schreckens und Entsetzens, die das Tier in mir hervorrief, durch ein Hirngespinst, wie man sich kaum eines närrischer denken kann, maßlos gesteigert wurden. Meine Frau hatte mich mehr als einmal auf die Form des weißen Brustfleckes aufmerksam gemacht, von dem ich bereits gesprochen habe, und der das einzig sichtbare Unterscheidungsmerkmal zwischen dieser Fremden und der von mir umgebrachten Katze bildete. Man wird sich meiner obigen Beschreibung entsinnen, wonach dieser Fleck, obschon er ziemlich groß war, ursprünglich nur undeutlich hervortrat, doch nach und nach, in kaum merklich fortschreitendem Wachstum, einem Vorgang, den meine Vernunft lange Zeit als reine Augentäuschung zu verwerfen strebte, wurde dieses Zeichen in scharfen Umrissen deutlich sichtbar. Es hatte nun die Form eines Gegenstandes, den ich nur mit Grausen nennen kann, und dessen Abbild mich mehr als alles andere schreckte und entsetzte, so daß ich das Scheusal am liebsten umgebracht hätte, wenn ich nur den Mut dazu hätte finden können. Es war das Bild, so sei es denn herausgesagt, eines Galgens. O schrecklich drohendes Werkzeug des greulhaften Mordens, des martervollen Todes. Und jetzt war ich wirklich elend, elend weit über alles Menschenelend hinaus. Und ein vernunftloses Vieh, von dessen Geschlecht ich eines verächtlich umgebracht hatte, ein vernunftloses Vieh konnte mich, mich, den Menschen, das Ebenbild Gottes, so unsäglich elend machen. Ach, ich kannte nicht mehr den Segen der Ruhe, weder bei Tag noch bei Nacht. Bei Tage ließ das Tier mich nicht einen Augenblick allein, und in der Nacht fuhr ich fast jede Stunde aus qualvollen Angstträumen empor, um den heißen Atem des Viehes über mein Gesicht wehen zu fühlen und den Druck seines schweren Gewichts, wie die Verkörperung eines Albgespenstes, das ich nicht abzuschütteln vermochte, auf meiner Brust zu tragen. Unter der Wucht solcher Qualen erlag in mir der schwache Rest des Guten. Böse Gedanken wurden die Vertrauten meiner Seele, schwarze, ekle Höllengedanken. Meine bisherige Stimmung schwoll an zu bösem Hass gegen alles in der Welt und gegen die ganze Menschheit. Und meistens war es nun, ach, mein schweigend duldendes Weib, die das unglückliche Opfer meiner häufigen, plötzlichen und zügellosen Wutausbrüche wurde. Eines Tages begleitete sie mich irgendeines häuslichen Geschäftes wegen in den Keller des alten Gebäudes, das wir in unserer Armut zu bewohnen genötigt waren. Die Katze folgte mir die Stufen der steilen Treppe hinab und war mir dabei so hinderlich, dass ich beinahe kopfüber hinuntergestürzt wäre. Das machte mich rasend. In sinnlosem Zorn vergaß ich die kindische Furcht, die meine Hand bisher zurückgehalten hatte, ergriff eine Axt und führte einen Hieb nach dem Tier, der augenblicklich tödlich gewesen wäre, wenn er sein Ziel getroffen hätte. Aber meine Frau fiel mir in den Arm. Diese Einmischung brachte mich in wahrhaft teuflische Wut. Ich entwand mich ihrem Griff und schlug die Axt tief in ihren Schädel ein. Sie brach lautlos zusammen. Nachdem dieser grässliche Mord geschehen war, machte ich mich sogleich und voller Überlegung daran, den Leichnam zu verbergen. Ich wusste, dass ich ihn weder am Tage noch in der Nacht aus dem Hause schaffen konnte, ohne dabei Gefahr zu laufen, von den Nachbarn beobachtet zu werden. Mancherlei Pläne schossen mir durch den Sinn. Zuerst dachte ich daran, den Körper in kleine Stücke zu zerhacken und diese durch Feuer zu vernichten. Dann beschloss ich, ihm im Boden des Kellers ein Grab zu graben. Ich überlegte mir auch, ob ich ihn nicht lieber im Hof in den Brunnen werfen sollte, oder ob ich ihn wie eine Ware in eine mit unauffälligen Aufschriften versehene Kiste packen und diese durch einen Träger fortschaffen lassen sollte. Endlich kam ich auf einen Gedanken, der mir der richtige Ausweg zu sein schien. Ich entschloss mich, die Leiche in den Keller einzumauern, ganz so, wie es alten Erzählungen zufolge die Mönche des Mittelalters mit ihren bedauernswerten Opfern gemacht haben mochten. Zur Ausführung gerade dieses Plans war der Keller sehr geeignet. Die Mauern waren leicht gebaut und erst kürzlich mit einem groben Mörtel beworfen worden, der infolge der Feuchtigkeit der Kellerluft noch nicht hart geworden war. Überdies war an einer der Mauern ein Vorsprung, hinter dem sich ein unbenutzter Rauchschlot oder eine Feuerstelle befand und der neuerdings wieder ausgefüllt und den übrigen Wänden des Kellers gleichgemacht worden war. Ich zweifelte nicht daran, dass es mir leicht möglich sein würde, an dieser Stelle die Ziegelsteine herauszunehmen, den Leichnam in die Höhlung hineinzubringen und die Wand wieder zuzumauern, so daß kein Mensch etwas Verdächtiges entdecken könnte. Und diese Berechnung täuschte mich nicht. Mit Hilfe eines Brecheisens gelang es mir mühelos, die Steine zu lockern. Nachdem ich den Leichnam mit aller Vorsicht aufrecht gegen die innere Wand gelehnt hatte, stützte ich ihn in dieser Stellung fest und füllte das Mauerloch ohne Schwierigkeiten wieder aus, genau so, wie es zuvor gewesen war. Ich hatte mir in aller Stille Mörtel, Sand und Haar zu verschaffen gewusst und stellte daraus einen Bewurf her, der von dem der anderen Wände nicht zu unterscheiden war. Mit diesem bestrich ich sehr sorgfältig die neue Vermauerung. Als ich damit fertig war, fand ich zu meiner Befriedigung, dass nun alles in Ordnung sei. Man sah der Mauer nicht im geringsten an, dass sie aufgebrochen worden war. Den Schutt am Boden hatte ich mit peinlichster Sorgfalt entfernt. Triumphierend sah ich auf mein Werk und sagte zu mir selbst, »Hier wenigstens ist deine Arbeit nicht umsonst gewesen.« Das nächste, was ich nun tat, war, mich nach der Bestie umzusehen, die so viel Elend veranlasst hatte, denn ich hatte ihr inzwischen längst das Urteil gesprochen. Sie musste sterben. Hätte sie sich jetzt vor mir blicken lassen, so wäre es zweifellos sofort um sie geschehen gewesen. Aber es schien, als ob das verschlagene Tier, noch beunruhigt durch meinen heftigen Wutanfall, es mit Absicht vermied, mir in meiner gegenwärtigen Stimmung vor die Augen zu kommen. Es ist unmöglich zu beschreiben oder auch nur sich vorzustellen, wie tief beruhigend das Gefühl der Erlösung war, das ich über die Abwesenheit der verhassten Katze empfand. Auch in der Nacht ließ sie sich nicht blicken, und so schlief ich, seitdem ich sie in mein Haus gebracht hatte, wenigstens eine Nacht hindurch tief und ruhig. Ja, ich schlief, selbst mit der Last des Mordes auf der Seele. Der zweite und der dritte Tag vergingen, ohne dass mein Quälgeist zurückkehrte. Ich atmete wieder auf wie ein Befreiter. Der Schrecken hatte das Ungeheuer für immer vertrieben. Ich sollte es nie mehr erblicken. Meine Seligkeit war grenzenlos. Das Bewusstsein meiner schwarzen Tat störte mich nur wenig. Ein paar Nachfragen, die erhoben worden waren, hatte ich schlagfertig beantwortet. Selbst eine Haussuchung hatte stattgefunden, aber natürlich war nichts zu entdecken gewesen. Ich brauchte also für die Zukunft nichts mehr zu befürchten. Am vierten Tage nach dem spurlosen Verschwinden meiner Frau kam ganz unerwartet eine Polizeikommission und begann von neuem alle Räumlichkeiten gründlich zu durchsuchen. Ich war jedoch nicht im geringsten darüber beunruhigt, da ich sicher war, dass die Leiche in ihrem geheimen Versteck nicht entdeckt werden konnte. Die Beamten forderten mich auf, sie bei der Hausdurchsuchung zu begleiten. Sie übersahen keinen Winkel, kein Versteck. Schließlich stiegen sie zum dritten oder vierten Mal in den Keller hinab. Ich blieb ruhig wie ein Stein. Mein Herz schlug so friedlich wie das eines Mannes, der in Unschuld schläft. Ich folgte den Herren von einem Ende des Kellers bis zum anderen. Die Arme über der Brust verschränkt, ging ich festen Schrittes einher. Die Beamten waren vollkommen beruhigt und schickten sich an, fortzugehen. Die Freude meines Herzens war zu groß. Ich musste sie irgendwie äußern. Ich brannte darauf, wenigstens ein Wort des Triumphes auszurufen, das zugleich aber auch die Herren in ihrer Überzeugung von meiner Unschuld bestärken sollte. »Meine Herren«, sagte ich, als sie bereits wieder die Kellerstufen emporstiegen, »ich bin entzückt, Ihren Verdacht zerstreut zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück und ein wenig mehr Höflichkeit. Nebenbei bemerkt, meine Herren, dies ist ein sehr gut gebautes Haus.« In dem verrückten Wunsch, irgendetwas Herausforderndes zu sagen, wusste ich kaum, was ich überhaupt redete. »Ich möchte sagen, ein hervorragend gut gebautes Haus. Diese Mauern...« »Gehen Sie schon, meine Herren, diese Mauern sind solide aufgeführt. Und hier, rein aus tollem Übermut, schlug ich mit einem Stock, den ich gerade bei der Hand hatte, kräftig auf die Stelle des Mauerwerks, hinter der sich die Leiche meines einst so geliebten Weibes befand. Aber möge Gott mir gnädig sein und mich retten aus den Krallen meines Erzfeindes, kaum war der Schall meiner Schläge verhallt, als eine Stimme aus dem Grabe mir Antwort gab. Es war ein Schreien, zuerst erstickt und abgebrochen wie das Weinen eines Kindes, dann aber schwoll es an zu einem ununterbrochenen, durchdringenden und unheimlichen Gekreisch, das keiner menschlichen Stimme mehr zu vergleichen war, zu einem bald jammervoll klagenden, bald höhnisch johlenden Geheul, wie es nur aus der Hölle kommen kann, wenn das Wehklagen der zu ewiger Todespein Verdammten sich mit dem Frohlocken der Höllengeister zu einem Schall vereint. Es ist wohl überflüssig, noch davon zu sprechen, was ich in diesem Augenblick empfand. Ohnmächtig taumelte ich an die gegenüberliegende Mauer. Die Leute auf der Treppe standen regungslos, von Schreck und Entsetzen gelähmt. Im nächsten Moment aber arbeitete ein Dutzend kräftiger Hände daran, die Mauer einzureißen. Sie fiel, der schon stark in Verwesung übergegangene und mit geronnenem Blut bedeckte Leichnam stand aufrecht vor den Augen der Männer. Auf seinem Kopfe saß, mit weit aufgesperrtem roten Rachen und dem einen glühenden Auge, die fürchterliche Katze, deren teuflische Gewalt mich zum Mörder gemacht und deren Stimme mich nun den Henkern überlieferte. Ich hatte das Scheusal in das Grab mit eingemauert. Ende von Die schwarze Katze von Edgar Allan Poe.